You know, today a lot they are afraid of the future. People are afraid even to have children. Some in from Africa, they want to send their children back to Africa from here, from Europe, because of things that are going on. What is going on is not only here in Europe. It's also there. But if you know your father's name, and if you allow your children to know your father's name, they will not depart from it. You know, the natural name, our father, the natural name that they answer, you see, there, our father's name. If I ask you your father's name, you'll be able to say it. You will not tell me somebody else's father's name, but yours. You are to know your father's name. But the question is, do you know him? And what about your children? Today we'll be talking about our children. Because there are things that took place during the weekend, the week. And that a lot, you know, some, let me say, those, they call themselves Christians. They are afraid. There's fear. And people, they are, some are even confused. Some are saying upon all our prayer, because they prayed against it. But I did not pray against such thing. All my prayer is always that will be done, Lord. Because I don't have my own will. I always want His will to be done. If the world, if it is bad or good, that's not the issue. But I want it to be His will. Praise the Lord. Hallelujah. I know His name. This is the song I sang all through the night. I don't know how I even slept all through the night. Because this song was just ringing there. I know your name, Daddy. I know your name, my father's name. Then he said, do his children know his own name? That he is there for them. That there is no fear of future. A lot are afraid of future today. And it is true, if you are not afraid of future, you are not paying attention. If you really pay attention, you should be afraid of the future. There's a lot that was passed just last week here in Deutschland. And because of this very thing, the Lord wants me to speak about it. Because people are asking questions. People, you know, we are not religious. You see, that's religion. You see, the message is not about religion, it's about the kingdom of Christ. And the life He gave us is the life, is His own life, which is Christ's life. And He is in charge of this life. We know who controls religion today. It's not Christ. It's the God of this world system. Satan himself controls religion. And if you really know his name, there'll be no fear. My husband, you know, I thank God for him, for his life. That the way, even the maturity. Because sometimes I have to speak to him. I have to always correct and always bring him back to the kingdom. That is not about religion. You know, religion will go against what is happening today. But the kingdom of God rejoices. Who know that? We rejoice. We are not, you know, the Bible says rejoice in all. No matter what religion, they are sad. Of the news, we are not sad. Even God himself is not sad. He gave me a place. Praise the Lord. Amen. He said he himself is not sad to see the destruction of the wicked. He's not sad. He rejoiced. He laughed. He laughed at the destruction of the wicked. Because they are destroying themselves. They are destroying themselves. But he never come near any the children of God never come near. He said 1,000 will fall on right hand and 10,000. You see, it will never come near. How many of you believe that? Praise the Lord. Let us, today is our Thanksgiving Day. Just a reminder that the Lord has bought me with a price. But do we really know the meaning of that song? Do we really know the meaning of the song that he bought me with a price? You know, if somebody just come in today and just give you $1,000,000, how will you? Some will even faint out of joy. Is it not true? You say me. You just say me. So we're going to wake up in the hospital. But doctor, you bump out the body. And then they leave the number, no, me. You see, but the Lord bought us with a price that no money can buy. No money, million cannot buy it. You know what? His blood. Who understand it, please? You know, we cannot even sing, rejoice, because we don't the value. You know, because you value that $1,000,000 that somebody just said, I've given you. Then you faint it. But because your value of the word of God is so low, you cannot even sing or even dance. Or even shout and say, Father, thank you. You see, you are here, your mind is somewhere else. You know, David, a man after God's own heart, dancing and dancing. Last week, I was watching something on TV concerning kings. And I asked, Papa, why is it that in Africa, especially, there's no king that is a child of God? They are all of Satan. They are all of evil, evil powers. They are, you know, I was always asking this question. Why? Why is it? Because David was a king. Solomon was a king. And he was a child of God. And they were all children of God. You understand? The all power, they are coming from God. Satan doesn't have any power. But people so much depend on him. Because they see God weak. They see God, I don't know, how do they see God? That the true delay. God. You said? That he delay. That he delay, he never comes fast. Like a brother said to me. He said, no, the police are used to arrest him. He said, I will not wait for God. This prayer you are talking about, I know of prayer. It will never, you will wait for years. But this one, police, is CBC, you will just be arrested. It's because he don't have a relationship with God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, somebody that can beat you, that you don't even know where the beating is coming from. You see, there are ways that looks, they seem right unto a man, but the end, they're up. It may be fast. It may be gold. It may lose gold according to the world system. It may be very gold. But if it is not God, it's destruction. All the kings, just look at them. They are all witches and wizards. They have to just eat that witch so that they now have power. They are the Satan, they have power from Satan. It's a pity. Before this time, I did not know that God has power. I know that he has power, but that he can give it to people, that people can have it. That human can have that power of God. When I was years ago, I did not, man, because I have seen people prefer going to native doctor than going to pastors. They don't prefer it in Africa. You see, because they know that those people are afraid of native doctor more than even pastors. Once native doctor, there's something else. They saw something in the market, and they brought pastor. They don't even listen to the pastor. But when they brought native doctors, all of them, they brought out whatever they were having. Praise the Lord. Hallelujah. Value the payment. As I have been saying. You see, you know, we value money more than the word of God. We value money more than the truth. We value money more than Christ. Somebody said the church was too far for her, that's why she cannot come. Then I said, if I give you 1,000, so that when you come, you take 1,000. Will you come? She said, I will come. But you will come because of 1,000. Then I said, it's not far because... No, he said it's not far for 1,000. He said, let me just tell you the truth. It's not far. You know... How religion have... Now, it's no longer about citizens. It's now members. It's no longer about citizen. You know, a citizen of a country is not a member of my country. You know, they're so low. The house, the body of Christ, the church, is so low that it's like a society. It's like club. It's like, just name it. Where you go, you just, so that they will not say, I don't go. You know, I was trained from youth to go there. Die Gemeinde, die Kirche wird wie, noch wie ein Verein gesehen, zu dem man hingeht, damit man halt sagen kann, man war da, und damit halt keiner einem nachsagen kann, dass man eben nicht da gewesen war. But we know that Jesus is the same yesterday, today and forever. Aber wir wissen, dass Jesus Christus der gleiche, gestern, heute und für immer ist. That he never changed. Dass er sich nicht verändert. You and me might change. Du und ich, wir verändern uns. You and know, we are always changing. Wir verändern uns. You know, today we will say, we do it. Heute sagen wir, wir tun. But tomorrow, just ask me again. Frag mich noch mal. Before you know it, you know, somebody can say, I'm coming to the church right now. Jemand kann jetzt sagen, ich komme zur Gemeinde. But before you know it, before some minutes, he can even phone you again and say, I'm not coming. For one reason or the other. You see, for whatever he values more than the word of God. Value the payment. He paid a heavy price. With his own blood. God's blood. This song again. He bought me with a price. Jesus has bought me. To live like Satan. I'm free for Jesus to live in me and live through me. You see, free for Jesus. Free for my Father. To live in me and continue living in me. That the whole world will see him in me. He paid the price. Of all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today is our Thanksgiving Day. It's just a reminder of our Lord is good. That every second in your life, remember that he is good. Remember Forgive him times. Erinnere dich daran, dass du dich bei ihm bedankst. Always say thank you, Lord. Bedanke dich ständig. Let it be your greatest music. Lass du das dein eigener. You see, thank you, Daddy. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, no matter what. Egal was ist. He's not when things are good. Even when things are getting worse. Thank you, Jesus. Bedanke dich beim Herrn. You know, with him, if he can be like that. What about when he is not there? Was wenn du nicht da bist? Wie wäre dann die Situation? You see, with him, if things can be like this. Wenn die Sachen so aussehen, obwohl da ist. You just imagine without him. Stell dir vor, wie es wäre, wenn gar nicht da wäre. You see, today is the reminder. You see, it's our reminder. Because it's not just today, it's a Thanksgiving day. It's not just one day, it's every minute, every second. You know, today now, the first Sunday of this month. Der erste Sonntag im Monat. And last month we were also here. Letzten Monat waren wir auch hier. Giving thanks. Wir haben uns bedankt. Remember that the Lord is good. Erinnert, we thank him. Wir bedanken uns bei ihm. That today we are still here to say thank you. Immer noch hier sein können, uns bei ihm zu bedanken. You see, there were some last month. They were alive last month. Es gibt einige Leute, die don't you think that some people were alive last month? Today die waren they are not there. Noch am Leben. Heute sind sie nicht mehr am Leben. Yesterday. Just yesterday. Okay, let me say last month. Maybe yesterday nobody died. Praise the Lord. Hallelujah. I will know that it's every, all the time that people, what happened everywhere. Amen. So remember that my Lord is good. It is not only when things are good. If you see the three Hebrew boys, you see, even in the fire, the Lord was good. Who know that? Gut. You know, in the fire, the Lord was there with them. He is good. He was good. He was in the fire with them. He did not reject them in the fire. Praise the Lord. Hallelujah. We still have a song so that. Can we sing the song of yesterday? Singing this song. When this lead sings. You see, just remove your mind from the good of this world. Entferne deine Gedanken von dem Guten dieser Welt. Because the good of this world is not the good of God. Denn das Gute dieser Welt ist nicht das Gute von Gott. And the good of God is not the good of this world. Und das Gute von Gott ist nicht das Gute dieser Welt. They are two different things. Das sind zwei verschiedene Sachen. You know, for God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Even though the world they hate him. Obwohl die Welt ihn hasst. Even though the world they reject him. Obwohl die Welt ihn verweigert. Even though the world they kill him. Die Welt ihn tötet. Therefore, he loved them. He loved unconditional. Er liebt sie bedingungslos. You know, when we are talking about God's goodness, wenn wir über Gottes Gutmütigkeit sprechen, it's not the good that is of this world. Es ist nicht die Gutmütigkeit dieser Welt. That if you love me, I love you. Wenn ich dich liebe, liebe ich but auch. If you hate me, I hate you. Wenn ich dich hasse, hasse ich dich auch. But it is the good of God. Aber es ist das Gute von Gott. That is, if you love me, I love you. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich. Even when you hate me, I still love you. Wenn du mich hasst, liebe ich dich genauso. You see, because I love you with the love of the Lord. Wenn ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. It's not what you do that make me love you. Das, was du tust, it is just the love of the Lord. Which Herrn, is now my nature. Die meine Natur ist. Because I now have the nature of weil God. Die Natur Gottes you see, God is love. Gott ist Liebe. If you are children of God, wenn ihr Kinder Gottes seid, you are to love like God. Du sollst hier so lieben wie your Gott. Nature is to be love. Deine Natur ist es, Liebe zu the unconditional die love. Bedingungslose Liebe. The love that is not based on condition. Die Liebe, die nicht auf Bedingungen beruht. It's because you are so good to me. That it is not because you are so good to nicht, me. Weil du so gut bist, it is not because you still. You know when you greet some people. Wenn du paar Leute begrüßt, they answer you back. Sie begrüßen nicht zu and you just love it. Und du magst das. But what about when you greet? Aber was, wenn du Leute and don't reply, they just look at you. Und they schauen dich einfach von oben and say, and just, will you still greet them again? Dann noch mal you know when you complain to people. Wenn du dich bei Leuten beschwerst, I will not greet them again. Ich werde sie nie mehr wieder begrüßen. And they will say it is okay. Dann sagen sie, ja, das yeah, ist it's very das good. Gut. But the Lord said, aber der Herr you sagt, greet them. You see, you love them. Liebe sie. Not because order though. Nicht wegen dem, was sie tun. Because of who you are. Aber wegen dem, was du bist. Because that is your nature. Das ist deine Natur. Praise the Lord. Halleluja. Our God is a good God. Unser Gott ist ein guter Gott. And today is a reminder that he is a good God. He never leaves us, he never forsakes us. He said, I will be with you forever. Ich werde mit euch sein, bis zum Schluss, bis zum Ende, für immer. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to go into worship. Wir gehen jetzt Gottes Heiligen Geistes. And the Holy Ghost is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. And he does the manifestation. He do the job. Er manifestiert die Dinge. And that's why without him you cannot be saved. Deswegen ohne ihn kannst du nicht leben. Without the Holy Ghost you cannot be healed. You cannot raise the dead. You cannot live the life God wants you to live. Kannst du nicht mal das Leben führen, was Gott für dich will? Because Jesus gave us a new life. Und Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt. His own life. Sein eigenes Leben. That is not the old life. Das ist das alte Leben. The life that we now have is the life of Christ. Das Leben, was wir jetzt haben, ist das Leben von Jesus. Who, yeah, he is the author and the finisher of it. Wo er der Autor und der Vollender davon ist. And that's why Jesus is our Lord and our Savior. Jesus ist unser Herr und unser Retter. He is the one directing our this life. Der dieses Leben leitet. You know, your life is either of God or of Satan. Dein Leben gehört entweder Gott oder dem Teufel. If Jesus is not directing your life, wenn Jesus dein Leben nicht leitet, guess who is directing your life? Dann rat mal, wer dein Leben leitet. Satan. You don't even need to choose. Du brauchst dich dann nicht mehr entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. So we will not be able to go there today, but today we have, because of what came along the week concerning the laws that was passed of concerning the homosexuality, you see, that they now allow them in Deutschland to marry. Diese Woche wurde ja ein Gesetz bewilligt, dass homosexuelle Leute auch heiraten dürfen. You know, for the Lord wants me to preach it. Der Herr will, dass ich darüber predige. Because we are not sad, we are happy. Ja, wir sind traurig, wir sind glücklich darüber. You know, people will be sad today. Leute werden traurig darüber. You know, religion, you are sad. Religion ist traurig. If you are not of the kingdom, you are to be sad. Wenn du nicht vom Königreich Gottes bist, solltest du traurig sein. But for God's children, für Gottes Kinder, rejoice. Freude. Paul said rejoice. Paul sagt Freude. In all, always rejoice. Wir sollen uns freuen. Philippians 4:4, you see, he did not say rejoice only when the law did not pass. Er hat nicht gesagt, freu dich nur dann nicht, wenn irgendwelche Gesetze dir nicht passen. He said rejoice. So wir sollen uns in jeder Situation freuen. I can see the reason why the Lord wants me to preach. Und ich kann den Grund sehen, weshalb der Herr will, dass ich darüber predige. Because today people, churches, yeah, sad. Denn heute die Kirchen traurig. If you don't know the truth, you will be sad. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, wirst du traurig sein. But if you know the truth. Aber wenn du die Wahrheit kennst. You know, they give a lot of reasons. Sie haben viele Gründe gegeben. Why it is bad. Weil es halt schlecht ist. Amen. Amen. Let us go to Matthew 24. Matthäus 24. Don't be afraid of the iniquity of the world. That's just the message for today. Vor der Bösartigkeit dieser Welt. Don't be afraid of the iniquity, because the iniquity, they are going to grow. Denn die Bösartigkeit auf dieser Welt wird wachsen. Don't be afraid of those of their iniquity. Fürchte dich nicht vor ihrer Bösartigkeit. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 24. Matthäus 24. We are going to start from 1. Eins. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, You know, the man is always after the natural. The Mensch ist immer hinter dem Natürlichen her. You know, the outside. Das Äußerliche. The building. Das Gebäude. And that's why it's not about the church. Deswegen geht es nicht um die Kirche. It's about the word of God. And that's why it's not about the pastor. Es geht nicht um den Pastor. It's about the message. Es geht um die Botschaft. You know, sometimes we want to choose pastor. Auch wenn wir uns für einen Pastor entscheiden. Am I beautiful? Bin ich schön genug? You know, it's the message and not the messenger. Es geht um die Botschaft und nicht den Botschafter. Praise the Lord. Amen. You see, it's not about the good English. Es geht nicht um good Deutsch. Englisch oder das gute Deutsch. It's the message. Sondern die Botschaft. Listen to the message. Hör der Botschaft zu. It's the message that is to take you to any church. Die Botschaft sollte dich zu einer Gemeinde führen. You know, sometimes it might be very far. Manchmal ist es sehr weit weg. Just like this, some of you here. From Münster. Die aus Münster kommen. He's far, but, but the word of God. Aber Gottes Wort. You value it more than that distance. Du schätzt es wert. He's more important. Entfernung. You know, Jesus talked about it in Matthew 13. Jesus hat Matthäus 13. He said, when he found that treasure, als er diesen Schatz gefunden hat, he will sell everything to buy it. Alles, was er hat, um diesen Schatz zu bekommen. Even though there are other treasures along the way, das sind vielleicht noch andere Schätze. He will not go for those treasures that are so cheap. Diese billigen Schätze sind ihm egal. You see, they are so, they might look beautiful. Vielleicht gut aussehen. You see, they might, because it's not about beautiful church. Es geht nicht um die Schöne. A big church. Gemeinde oder thousand Gemeinde. People, million people. Um die tausend von Menschen. Only 12 disciples. Nur 12 Jünger. Jesus did not have thousands. Jesus hatte nicht tausend. Just 12. Er hatte 12. That's enough. Das one, hat gereicht. One was. Und von diesen 12 hat er sogar noch mal einer verraten. Only Abraham. Abraham. Only Moses nur was Moses called. Wurde berufen. It was not 100 Moses. Es waren nicht hunderte von Moses. One is enough for God einer to use. Reicht, um von Gott genutzt zu werden. Praise the Lord. Halleluja. And the Bible says his eyes going to and fro. Die Bibel sagt, Gottes Auge schaut looking for who to flow through. Sucht nach jemand, durch den er arbeiten who kann. Will allow me to go through wer him or her. Dass ich durch ihn arbeiten kann. You know, we always pray, God, use me. Wir beten immer, Gott, nutze mich, nutze mich. It's God, make me usable. Aber wir sollten immer beten, Gott, mach mich nützlich. You see, it's not God, use me. Nicht Gott, nutze mich. He knows when you are usable. Denn er weiß, wenn du nützlich and bist. He will use you. Und er wird dich nutzen. He's looking for somebody denn to use. Er sucht nach Leuten, die er nutzen kann. You know, sometimes we don't believe we are usable. When that is God that did not even notice dass it. Gott ist noch nicht aufgefallen, dass wir nützlich sind. He knows you more than you know yourself. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Verse 2 again. Zwei. And Jesus said unto them, let us read from verse 1 again. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Let me show you my beautiful car. Lass mich euch mein schönes neues Auto. Let me show you my stay. Oder meine Aufenthaltsgenehmigung. Let me show you my whatever. Oder mein was auch immer. You know things, properties. You know we want to show it. Wir wollen es zeigen. Let me show you my children. You know some people call their children their lives. Leute nennen ihre Kinder ihr Leben. They're supposed to be a blessing. They are blessing. Kinder sind ein Segen. But they can prevent you from coming to the house of God. Aber sie können dich davon abhalten, in Gottes Haus zu kommen. And once they can, if they can prevent you from God's house, von Gottes Haus, guess what? Rat mal. A blessing, something Segen, he bless you. Etwas, womit er dich beschenkt. He will allow you to prevent you from coming to his house. Lässt du, dass es dich davon abhält, in Gottes Haus zu kommen? It's evil. Das ist bösartig. We have to repent. Wir sollten Buße tun. The Lord wants to correct us. Der Herr will uns verbessern. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord, whatever victory he has given you to take you away from lass him. Lass nicht zu, dass der Segen, den er dir geschenkt hat, dich davon abhält, also in ihm zu wandeln weiterhin. You see, don't allow what that victory to take you away from him. Sieg dich von ihm wegnimmt. You know, people today, because of job, they can even hire a nanny. Leute können sogar wegen einem Beruf, wegen einem neuen Arbeitsplatz sich ein Kindermädchen zulegen. They cannot hire because of the house of God. Sie können sich kein Kindermädchen zulegen wegen der Gemeinde. So that I will go there. Damit ich dahin so when I come home, wenn ich nach Hause I will preach today to the nanny. Kann ich zum Kindermädchen sogar predigen und sagen, was heute in der Kirche passiert? Look at what happened in the church today. I will preach to the nanny and the nanny will not be a child of God also. Ich kann zu diesem Kindermädchen predigen und sie wird auch ein Kind Gottes sein. Praise the Lord. If you believe that the baby can disturb in the church, that's... Vielleicht stört eine Gemeinde. If not, don't allow anything to take you away from the house of God. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not even started. Praise the Lord. Thank you, Lord. Verse 2. And Jesus said unto them, see you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. The natural. Das Natürliche. It's only the supernatural that is going to remain. That's das Übernatürliche. Nur Gottes Wort bleibt. The natural. Das Natürliche. Going to be destroyed. Wird zerstört. And we so much depend on the natural. Aber wir verlassen so sehr auf das Natürliche. You know, we so much pursue the natural. Wir jagen der Natur schon hinterher. It's a labor for the meat that perisheth not. Gottes Wort sagt uns, wir sollen für die unvergängliche Speise, nach der unvergänglichen Speise arbeiten, suchen. You see, labor for the supernatural. Arbeite für das Übernatürliche. The word of God is supernatural. Gottes Wort ist übernatürlich. It's not natural. Es ist nicht gewöhnlich. You know, there are natural things here. Es gibt gewöhnliche Dinge hier auf Erden. That is why it says, seek first the kingdom of God. Ich sage, suche erst nach dem Königreich Gottes. And his righteousness. Und nach seiner Gerechtigkeit. That is supernatural. Das ist übernatürlich. Because when a natural man cannot seek it. Denn ein natürlicher Mensch kann nicht danach suchen. A natural man cannot seek the kingdom of God. Ein natürlicher Mensch kann nicht nach dem Königreich Gottes suchen. Because it takes Christ to seek Christ. Denn es braucht Christus, um Christus zu suchen. It takes God to seek God. Es braucht Gott, um Gott zu suchen. The natural man cannot understand it. Der natürliche Mensch kann ihn nicht verstehen. Because they are foolishness unto him. Dummheit ist für ihn. Es ist Torheit. They see it as stupid. Sie sehen es als you know the message we preach. Die First Corinthians. We are not going there because we have a lot to do. You see. They see it as foolishness. Sie sehen es als Dummheit. But Paul said, he said, that is the power of God unto salvation. Kraft für die Erlösung. That's the message. Das he says the power of God unto salvation. Für die Erlösung. That save us. Die without the gospel, you are not saved. Ohne das Evangelium bist du nicht gerettet. Without Jesus, there is no Jesus salvation. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us, where shall these things be? And what shall be the signs of the coming? And of the end of the world. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen seiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? You know, they always look for signs. Sie suchen immer nach Zeichen. The only sign we have to look for is the word of God, the truth. Das einzige Zeichen, das wir suchen sollten, ist Gottes Wort, die Wahrheit. You see, the truth. Die Wahrheit. don't look for any sign. The word of God is big enough for Gottes you for Wort signs. Ist groß genug als Zeichen. For signs and wonders. Für Zeichen und Wunder. Amen. Verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Hab acht, dass euch niemand verführt. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Denn viele werden kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden verführen. It's everywhere today. Überall sehen wir das heute. You know, it's everywhere Überall today. Überall sehen wir das. Just, you know, I don't even know. So, it's not about denomination. Es geht nicht um die Denomination. But the doctrine. Aber die Lehre. The doctrine. Die Lehre. Look at churches today. Christians, my people. You see, Catholic, Jehovah Witness. You see that there are some thousands, millions follow them. Es gibt so viele Denominationen, ob das Katholik, Anglican, you see. Mormon, ob es Katholiken, all diese Sachen gibt es. And people follow them. And they follow them, but they never follow Christ. Leute sind hinter diesen Denominationen her, aber sie folgen nicht Jesus Christus. He's not follow pastor, he's follow Christ. Du sollst nicht dem Pastor folgen, sondern Jesus Christus folgen. Who understand? They go in the name of Jesus. Sie gehen im Namen von Jesus Christus. A better day of Jesus. Aber sind sie von Jesus Christus? Only one Jesus. We know how the world was. Es gab nur ein Jesus. Es gibt nur einen Jesus. Wir wissen, was das mit der Welt gemacht hat. And he said, greater work we are going to do. Jesus hat zu uns gesagt, größere Werke werden wir machen. But look at religion today. Guck dir die Religion an. Bringing the word of God to nothing. Wort reduzieren wollen. I thank God that they can only bring Christianity, that they cannot bring the kingdom of God. Ich bin nur dankbar, dass sie vielleicht das Christentum runterziehen können, aber sie können nicht das Königreich Gottes runterziehen. You see, nobody can diminish the kingdom Keiner of Christ. Kann das Königreich Gottes runterziehen. It's special, the ist kingdom besonders, of das Königreich von Christ. The king. Der König. The kingdom. Das Königreich. And the royal family. Und die königliche Familie. And that's why Jesus is called the King of Kings. Deswegen wird Jesus der König der Könige. The King and the royal family. Der König und seine Königsfamilie. It's not about Christianity. Es geht nicht um das Christentum. The Christianity fights for Abraham as their father. Das Christentum kämpft um Abraham als ihren Vater. We love Abraham. Wir lieben Abraham. The father of faith. Der Vater des Glaubens. But Jesus did not say follow Abraham. Aber Jesus hat nicht gesagt, wir sollen Abraham. He said follow me. Er sagt folgt mir. There's a difference. You see, we are just look at it, the difference. Look at it. Just draw the line. He said, follow me. Come unto me, all you that labor and heavily laden. Did not say go to Abraham. Or go to Moses. We love them. They are part of the kingdom. But follow Christ. And not pastors. And not preachers. And not religion. Many will be deceived. Viele werden verführt werden. See? Somebody, we don't know how to. Don't know how to. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody's trying to commit. You're... Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, is it on? Okay, good. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. He said, for many shall come in my name, saying, I am Christ. Komm und sag, ich bin der Christus. And shall deceive many. Es werden viele verführen. Daddy, thank you. When he said I should start the ministry, als er gesagt hat, dass ich mit dieser Gemeinde anfangen soll, I said, churches, I know. There are many. Es gibt genug Gemeinden. I did not know, you know. Then the truth, I could not see any difference between the churches. Damals war es ein Unterschied zwischen den Gemeinden. All food are not the same. Aber nicht jede Nahrung ist gleich. Verse 6. And you shall hear of war and rumors of war. See that you be not troubled. Is that difficult to understand? Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschehen hören. Ach, erschreckt nicht. He said, do not trouble. Wir sollen uns nicht erschrecken. You are not to be worried. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Like you say, you know they are worried today. Sie machen es. They are afraid of the future. Sie haben Angst. They don't even know what is going to happen tomorrow. Was morgen passiert. But for God's children, you have to know what is going to happen. Wir sollten wissen, was morgen passiert. Because the word of God is your tomorrow. Denn Gottes Wort ist unser Morgen. If the word of God is your today, wenn Gottes Wort dein Heute ist, the word of God is your next month. Dann ist Gottes Wort auch dein Morgen. And that's why nothing, don't be worried, don't be troubled. Sie machen keine Sorgen. Erschrecke dich nicht. Because the word of God is your life. Denn Gottes Wort ist dein Leben. It's your tomorrow. Es ist dein Morgen. It's forever. Es ist für immer. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. And you shall hear of wars and rumors of war. Say that you be not troubled. For all these things may come to pass, but the end is not yet. Verse 7. For nations shall rise against nations, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences, and earthquake in diverse places. All these are the beginning of sorrow. That's answers the answer for light. Then shall they deliver you up to be afflicted. Dann wird man euch dem Drangsal preisgeben. Remember all those who live godly. Erinnert euch all die, die göttlich leben. In Christ Jesus. In Christus Jesus. Not just living godly. Nicht nur göttlich leben. People live godly, not in Christ Jesus. Es gibt Leute, die göttlich leben ohne Christus Jesus. You know, all those who live godly in Christ Jesus. Die, die göttlich leben in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden. Now before the persecution. Bevor der Verfolgung. You already have victory. Haben wir den Sieg schon. That's why you don't cry in persecution. Deswegen weinst du nicht in der Verfolgung. This is Christ, you cry the cry of joy. Wenn du weinst, dann weinst vor Freunde. And that's why Jesus, you know Matthew 5. Matthäus 5. He's in persecution you rejoice. Im Drangsal, in der Verfolgung freust du dich. That's what he said. All those who live like God. Die Gott leben. We suffer persecution. Werden Drangsal erleiden. If you live like Jesus, you will suffer persecution. Wirst du Verfolgung erleiden. You know why the world they love you. Wisst ihr, weshalb die Welt euch liebt? Because you don't live like Jesus. Weil du nicht wie Jesus lebst. But if you live like him. Aber du wie Jesus lebst. The devil, you know, the Bible never lies. Die Bibel lügt nicht. He said, if you live like Jesus. Wenn du wie Jesus lebst. You will suffer persecution. Wirst du Verfolgung erleiden. And that's why you don't drive. I don't drive people. Deswegen verscheuche ich Leute. The word of God made the separation. Gottes Wort trennt. Once you invite me, you invite the word of God. Wenn du mich nämlich einlädst, lädst du Gottes Wort. Anywhere I am is Christ. Christus ist da. Ah, praise the Lord. Halleluja. Verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted. And shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. It's not for Muhammad's sake. Nicht wegen dem Namen von Muhammad. It's not for Allah. Nicht wegen Allah. Not for Mary. Nicht wegen Maria. But for Jesus' aber wegen sake. Jesus Christus. For Christ's sake. Um Christus willen. Praise the Lord. Halleluja. For my name's sake. Um meines Namens willen. And then, verse 10. Sieh. And then shall many be offended. Many will give up. Viele werden aufgeben. Es wird ihnen zu viel. Because it will be too tough. Es wird ihnen zu viel. You know, when it gets tougher, wenn es schwieriger und schwieriger wird, it's only the tough that can get going. Nur noch die Harten kommen in den Garten sozusagen. It's only the tough that can keep on going. Nur die Harten können weitergehen. He said again, verse 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Und dann werden viele anstoßen, einander verraten, einander hassen. Brothers and sisters hating one another. Brüder und Schwestern, die sich gegenseitig hassen. You see, it's not even talking about the unbelievers. Es geht schon um die Ungläubigen. The so-called believers, children of God. Innerhalb Gottes, die sich gegenseitig hassen und verraten werden. Hating one another. Einander hassen. You know, the greatest enemy for Christ today is it's not even the unsaved. Der größte Feind von Christus heute ist nicht die Ungläubigen. The so-called churchgoers. Sondern die Kirchengänger. The churchgoers. Die Kirchengänger. You see those who refuse to accept the truth. Die sich weigern, die Wahrheit zu akzeptieren. They just refuse to humble themselves. Sie weigern sich zu demütigen. You see, and that's why they never hear from God. Deswegen hören sie nicht von Gott. One of the, how to hear from God. Wie wir von Gott hören. Is when you humble yourself. Wenn du dich demütigst. You no longer see you see Christ. Du siehst nicht mehr dich selbst, du siehst Christus. No matter what, in even mistake, you see Christ. Begehst, du siehst Christus. You see in mistake, you see in Christ. Fehlern siehst du Christus. How do you see Christ? Wie siehst du Christus? You see the payment. Du schaust auf die Bezahlung von Jesus Christus. You tell him, thank you, Daddy. Du sagst, danke, Vater. You know I cannot be perfect without you. Du weißt, dass ich ohne dass ich ohne dich nicht vollkommen bin. That's why you came. Deswegen bist du gekommen. You see, you know you came to pay the price. Du bist gekommen, den Preis zu bezahlen. You see, you no longer see yourself. Du siehst nicht mehr dich selbst. And this time is in the middle of that mistake. Und inmitten diesen dieses Fehler. You are connecting Christ to it. Du verbindest Christus damit. In diesem Fehler, in dieser Sünde. Even in the midst of mistake. Selbst in diesem Fehler. You are saying Jesus, thank you. Jesus, danke. Thank you for danke, the Vater, für die Bezahlung. I hate this thing. Ich hasse diese Sünde. I don't want to do them. Ich will da nicht mehr hin. I know you have taken them ich weiß, dass du das von mir weggenommen hast. Praise the Lord. Hate one another. Einander hassen. People hate one another. Menschen hassen einander. Children of God. Kinder Gottes. They hate one another. Sie hassen einander. He wants us to love one another. Er will, dass wir einander lieben. He wants us to love one another. Er will, dass wir einander lieben. To be there for dass one einander another. Da sind. You know you have not seen God. Du hast Gott noch nicht gesehen. If you cannot see your brothers in the Lord. Wenn du deine Brüder und Schwestern your brothers in the Lord, your sisters in the Lord. Deine Geschwister in Christus. If you are not there for them. Wenn du nicht da sein kannst für sie. How can you say you love God? That you have not even seen. Dass du Gott liebst. They are the God you can see. Du, das sind das, diesen Gott, den du sehen you see kannst. The Jesus in them. Jesus is what you see. Ist das, was du siehst. You see the Jesus in them. Du siehst Jesus in ihnen. You see, you are going to them to help them, to bring them out from one problem or another. But then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. It means the people will give up. Das heißt, Leute werden aufgeben. They will give up. Sie werden aufgeben. They will betray one another. Sie werden einander verraten. They will hate one sie werden einander another. Hassen. Vers 11. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und sie werden viele verführen. False prophets. Falsche Propheten. Everywhere überall today. Sind sie heute. I don't pray this change. Ich bete dafür, dass sie sich ändern. And embrace the true God. Dass sie zurück zu ihrer ersten Liebe kommen. And come to Christ. Dass sie zu Christus zurückkommen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. You know, the iniquity we increase. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. You see the laws of the law, like the laws of the law that just passed yesterday or when? Iniquity abound. Die Gesetzlosigkeit vergrößert sich. He said the love of many will wax cold. Die Liebe vieler wird erkalten. Don't allow it to wax cold. Lass nicht zu, dass sie erkalte. Allow it to be stronger. Lass sie stärker wird. Lass you know why? Wisst ihr warum? Because they are not talking about the kingdom of God. Sie sprechen nicht über das Königreich Gottes. But those in the middle, their love will wax cold. Aber die Menschen, die zwischen den Stühlen stehen, ihre Liebe wird erkalten. You know, today is like three parts. Es gibt drei Teile. God's kingdom. Gottes Königreich. The middle. Let me call it just Christianity. In der Mitte des Christentums. You see? Then the third. Das dritte. Those in the world. Die in der Welt sind. Praise the Lord. Halleluja. And these three parts. Und diese drei Teile. You know, the middle. Die Mitte davon. The middle today is just about the good of this world. In der Mitte geht's einfach nur um das Gute dieser Welt. Accept all religion. Akzeptiere alle Religionen. Accept the homosexual. Akzeptiere die Homosexuellen. The act. Accept them. Akzeptiere das. We don't hate them. We don't hate people. We love them. Wir lieben Menschen. And that's why we tell them the deswegen truth. Sagen wir ihnen die Wahrheit. We love them, but we hate sicknesses and diseases. Aber wir hassen Krankheiten. We hate Satan that is destroying life. Den Teufel, der Leben zerstört. We cannot because of somebody love Satan. Wir können nicht wegen einer Person auf einmal anfangen, den Teufel zu lieben. You see, niemanden anfangen, den Teufel problem, zu lieben. Those problems, their sicknesses and their diseases. Die Probleme sind Seuchen und Krankheiten. And we hate them. Wir hassen sie. We don't. We love the people. Wir lieben die Menschen. It's just like God. Wie Gott. No, we, if you live like God, you will hate evil. Wenn du wie Gott lebst, wirst du das Böse hassen. You know, for God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. He loved the world, but he hates sin. Er liebt die Welt, aber er hasst die Sünde. He loved the world. Er liebt die Welt. But he hates sin. Aber er hasst die Sünde. And that's why he now have to find solution for that sin. Hat eine Lösung für diese Sünde hergeholt. How? Wie? By giving us Jesus. Indem er uns sich selbst gab, indem er uns Jesus Christus gab. To pay the price of sin. Um den Preis der Sünde zu bezahlen. And we today. Und wir heute. We hate the act of these things that they are doing. Wir hassen diesen Akt dieser Homosexualität und all dieser anderen Dinge, die nicht funktionieren. We hate it. Wir hassen. And that's why we tell them the truth. Deswegen sagen wir ihnen die Wahrheit. In Liebe. That come to Jesus. Komm zu Jesus Christus. He is the only one that can deliver you. Er ist der Einzige, der dich helfen kann. Without him. This Satan will kill you. Der Teufel ist zerstört. Because he has his own ministry. Denn der Teufel hat seine eigene. You see, he's talking to steal and to destroy. Sein eigenes Ziel. Er will töten, stehlen und zerstören. Come to Jesus. Komm lieber zu Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. We are not to allow our love to wax cold. Wir sollten nicht zulassen, dass unsere Liebe erkaltet. And people are sad because of the news. Leute sind traurig wegen den Nachrichten. Because of the laws. Wegen den Gesetzen. But the Bible is said to us, rejoice. Die Bibel sagt uns, freu dich. We will live here for some time. Go to Philippians 4:4. Philippa 4:4. 4:4. It's popular, but remember it all the time. Die Leute kennen den Vers, aber trotzdem erinnere dich ständig daran. Remember it. Erinnere dich daran. Philippians 4:4. Let me see. He said, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. It's coming from the writer of Philippians. Das kommt vom Schreiber von Philippa. You see, the writer, you see, he said rejoice. Freude. In all. In allem. Not in few. Nicht nur in einigen, nicht nur in manchen Dingen. Not when things are good. Nicht nur damit die Dinge gut but laufen. Even when they are bad. Das wenn es it schlecht ist. You, du, as a child als of God, ein Kind Gottes, rejoice. Sollst dich freuen. Amen. Amen. Rejoice when the world are destroying themselves. Freut euch, wenn die Welt dich zerstört. You see, when Satan sees you destroying them, sie zerstört. Rejoice. Freut you know, when the wicked they destroy themselves, the Lord rejoices. Wenn die Bösartigen sich gegenseitig zerstören, der Herr freut sich. And people think that the Lord is sad today. Leute denken, dass der Herr traurig ist. He is not sad. Er ist nicht traurig. He said there is joy in heaven for over a sinner that repented. Es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, der Buße tut. We are more than one today. Wir sind mehr als eine Person. He rejoiced. Er freut sich. He rejoiced always. Er freut sich ständig. You know. If I compare two things, wenn ich zwei Dinge vergleiche, you know, let me use the Muslim for example. Muslim zum Beispiel. You know, a Muslim man, ein muslimischer Mann, that does not carry bomb, der sich nicht in die Luft sprengt. The world today will see him as a good Muslim. Die Leute werden ihn als guten Muslim sehen. The one that carry bomb will be a bad Muslim. Aber derjenige, der sich in die Luft sprengt, ist ein schlechter Muslim. You just tell me, is there a good devil and a bad devil? Aber gibt es einen guten Teufel und einen schlechten Teufel? Or a good shit or a bad shit. Oder guten Mist und schlechten Mist. You know, that you don't carry bomb does not make you good. Nur weil du und ich nicht in die Luft springe, das heißt nicht, dass ich das gut macht. Praise the Lord. Halleluja. You are the same before God. Das ist das gleiche vor Gott. Somebody that carry bomb. Jemand, der sich in die Luft springt. You see, a Muslim that carry bomb and the one that did not carry bomb. Derjenige, der sich nicht in die Luft springt. Before God, you are the same. Ist das gleiche. Because it's only Jesus that qualifies him. Denn es ist Jesus, who understand that place. You see, our qualification is Jesus. Even when we are not even Muslim. Das sind wir nicht mal Muslim. If without Jesus, if you don't have Jesus. Wenn du Jesus nicht hast. You are like them also. Genau, you are exactly like the one that carries bomb. Derjenige, der sich in die Luft springt. Praise the Lord. Hallelujah. Religion will say no. Kann ich nur sagen, nein, das ist anders. And that's how we are to see things. So sollen wir Dinge sehen. He wants us to be like him. Er will, dass wir wie er sind. He wants us to be perfect like him. Er will, dass wir vollkommen sind wie er. The book of Matthew, you see. He wants us to be merciful like him. Gnädig sind wie er. He wants us to be like him. And that's why he came to give us his own life. Deswegen kam er, uns sein eigenes Leben zu schenken. So that we can, you no longer live that life, because you cannot even live that life. Du kannst dieses Leben von ihm nicht führen, denn du kannst es auch gar nicht. He is the one living that life in you and through you. Er ist derjenige, der dieses Leben in dir führt und durch dich hindurch. And that's why it's not about 10 commandments. Deswegen geht es auch nicht um die 10 Gebote. It's about Christ. Es geht um Jesus Christus selbst. Who fulfilled 10 commandments. Der die Gebote, alle 10 und alle anderen, erfüllt hat. Praise the Lord. Halleluja. How are we to see them? Wie sollten wir Dinge sehen? These people, you see. Die Menschen. How are we to see them? See them how God sees them. Sehe Menschen so wie Gott sie sieht. You see, if you see them the same. Wenn du sie als gleich siehst. If they marry or not, they are the same. Das gleiche. What is the difference? Was ist der Unterschied? Ghost, devil, and bad devil. Guter Teufel, that they are married, you know, people are here, they tell their children, they want to marry, they are married. What is the difference? Was ist denn der Unterschied, ob sie jetzt heiraten oder nicht? Es ist trotzdem nicht in Ordnung. Let us go to a place. Proverb 1. Sprüche 1. Proverb 1. Die Sünde wurde vererbt. The sin, you know, a sin came not even through you. So, die Sünde kam nicht through Adam and Eve. Durch Adam und Eva. You inherited it. Du hast sie geerbt. And that is how righteousness. Und genauso haben wir Gerechtigkeit geerbt. It's not what I do. Das ist nicht das, was ich tue. Praise the Lord. Halleluja. Because if it is what I do, I'm not even qualified. Wenn es um das geht, was ich tue, bin ich nicht qualifiziert. But what Jesus did for me. Aber das, was Jesus Christus für mich getan hat. And that's why it is not what you do. Es geht nicht um das, was du tust. It is not your marriage. Es geht nicht um deren it is not your homosexuality that made them a sinner. Es ist nicht die Homosexualität, die sie zum Sünder macht. It's their ignoring Christ and rejecting Jesus that made them sinner. Jesus Christus verweigern, ignorieren, das macht sie zum Sünder. Praise the Lord. And we know, before we come, let me just point it out. You see, you know, in John 16. Johannes 16. He said the Holy Spirit will reprove. He will reveal to us what the real sin is. Der Heilige Geist wird uns offenbaren, was wirklich Sünde ist. That the real sin is rejecting Christ. Die wirkliche Sünde ist es, Jesus Christus zu verweigern. I'm not your homosexual or whatever they are doing. Lügen oder Unzucht oder sonstiges. Because if you accept Christ, wenn du Christus akzeptierst, if you embrace him, wenn du ihn akzeptierst, if your focus is in him, wenn dein Fokus auf Christus the light is on. Das Licht ist an. Darkness die Dunkelheit wird nicht mehr eindringen können. If it is all about Christ for you, Christus geht you will not even remember to sin. Wirst du dich nicht mehr daran erinnern zu sündigen? You will not even remember those things. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern an diese Dinge. You know, for you to go to those to go to things like that. Dass du wieder zurück zu deinem Erbrochenen gehst. It means you are out of the van. Das heißt, du bist raus aus dem Stamm. Maybe we will go there later. But first, Proverb 1. Sprüche about help us to read. Help us to read from... Sprüche 1. 1-6. 1-6. Dies sind die Sprüche Salomons, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die Einsicht macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit, beweise es, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Praise the Lord. Halleluja. Because of time, let us go to verse 22. 22. How long, ye simple ones, will you love simplicity? Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? And the scorners delight in their scorning. Und ihr Spötter Lust am Spotten haben. And fools hate knowledge. Und ihr Toren Erkenntnis hassen. The true knowledge is Christ himself. Die wahre Erkenntnis ist Christus selbst. Jesus is our knowledge. Jesus Christus ist unser Wissen. The word of God is our knowledge. Gottes Wort ist unsere Weisheit. You see, they hate knowledge. Sie hassen die Weisheit. Sie hassen die Erkenntnis. Sie hassen Christus. Look at verse 23. 23. He said, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my word unto you. If you turn, if you repent, wenn du Buße tust, he said, I will pour out my spirit. Ich will euch meinen Geist ausgießen. Unto you, and I will make known my word unto you. Und ich will euch mein Wort verkündigen. How? If you humble yourself. Wenn du dich demütigst. How do you humble Wie yourself? Demütigst du dich? You no longer see yourself. Indem du dich nicht mehr siehst. You see Christ. Du siehst Christus. The way he sees things. So wie er Dinge sieht. His system. Mein System. You know the system of this world. Das System dieser Welt. To marry. Wie man heiratet. You date and date and date. Du springst von Beziehung zu Beziehung. You see, you know dating. Du triffst dich mit Leuten. That's the system of this world. Aber das ist das System dieser Welt. The system of God. Das System von Gott. It's not dating. Ist nicht das, ist nicht von Beziehung zu Beziehung gehen. The Lord, he chose. Der Herr, er wählt aus. He has his own system. Er hat sein eigenes System, er hat seine eigenen Wege. His own method. Seine eigene Methode. And so many others. So then, 24. He said, because I have called you and you refuse. Please listen. Because I have called you and you refused. I have stretched out my hand and no man regarded. Verse 25. But you have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I will laugh at your calamity. So werde auch ich über euer Unglück lachen. The Lord is not sad, he is happy. Der Herr ist nicht traurig, er ist glücklich. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I will laugh at your destruction. Ich werde über eure Zerstörung lachen. I will mock when your fear comes. When you are a problem. Und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. When your fear comes as desolation and your destruction comes as a whirlwind. When distress and anguish comes upon you, then shall they say upon me, but I will not answer. Then shall they call upon me, and I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For they that hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, What is the fear of the Lord? Was ist die Furcht des Herrn? The fear of the Lord is to choose God. Die Furcht des Herrn ist sich für Gott zu entscheiden. Is to choose the word of God. Ist für Gott, that's how you fear God. So fürchtest du vor Gott. Whoever you fear will control your life. Denn wem die Person, vor der du Angst hast, diese Person wird dein Leben kontrollieren. You choose who you fear. Du entscheidest dich für den. You know who you fear control you. And here he said, das, fear the Lord. Du fürchtest, kontrollierst dich. Und hier steht, fürchte dich vor dem Herrn. You see, once you fear somebody, you have chosen that person. Wenn du dich für jemanden fürchtest, hast du dich für diese Person entschieden. And that's why he controls you. Deswegen kontrolliert dich. Because of fear, you do things. Aus Furcht. You obey him. Gehorchst du. You understand? You see, you always come so that he will not be. You see, so it's always so that he will not be provoked. So that you see, he will just be controlling your life. Warum wird dein Leben kontrollieren? He said, "Fear God." God Jesus. That's what he says. Das said, fear God. Gesagt hat, fürchte dich vor Gott, nicht vor Menschen. How do you fear God? Wie fürchtest du Gott? When you choose him. Wenn du dich für ihn entscheidest. When you choose the word of God. Gottes Wort entscheidest. You know when doctor give you report. Wenn er Arzt dir einen Bericht gibt, that you are going to die. Dass du sterben wirst. You go to the word of God. Du gehst zu Gottes Wort. And just destroy that result of doctor. Und zerstörst diesen Arzt. And choose the word of God. I say you will not die. Was sagst du? Du wirst nicht sterben, sondern leben, um die Gutmütigkeit Gottes zu verkündigen. You know when you receive a letter from foreign office. Wenn du einen Brief vom Ausländeramt oder sonstigem empfängst. And they say they give you just 1 week to live in Deutschland. Eine Woche und dann bist du raus aus diesem Land. How many of you know that the earth is the Lord and the fullness thereof? Wie viele von euch wissen, dass die Erde dem Herrn gehört? It doesn't belong to anybody. Die Erde gehört niemandem. Our Father, sie gehört Gott. The earth. Unser Vater, ihm gehört the Lord. Diese Erde. You know, you just you go to the world. Geht in das Wort. That says anywhere your foot steps. Wo immer du hingehst. Belong to Ort you. Gehört dir. Praise the Lord. Hallelujah. That's how to fear God. So fürchten wir uns vor Gott. You see, you embrace that of God. Du akzeptierst das von Gott. And use it to kick out the lies of Satan. Um die Lügen des Teufels zu verweigern. You see that letter or whatever news. Diese Nachrichten, die Telefonate, alles. Whatever email that comes. E-Mail. You see the telephone. Das Telefonat. Whatever fear that Satan have just injected. Angst, die der Teufel he has just brought to you. Der Teufel, der bringen will. Fear the Lord. Ha. Fürchte dich vor dem Herrn. Wie? Choose the word of God. Entscheide dich für Gottes Wort. That's how to fear so him. Fürchtest du dich vor dem Herrn. It's not fear him and run away. Nicht fürchte ihn und lauf ihn weg. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30. 30. The word known of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them. That's it, thank you. And the prosperity of the fool shall destroy them. The prosperity of fools shall destroy them. Die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Remember, the blessing of the Lord make us rich. Erinnert euch. And added no sorrow. Der Segen des Herrn macht uns reich und bringt kein Leid. He said, the prosperity of the fools destroy them. Aber die their money destroy them. Ihr Geld zerstört sie. Their prosperity destroy them. Zerstört sie. Now praise the Lord. Hallelujah. You don't even need to look far to see them today. To see their life. Look, just look at their life today. Schau dir ihr Leben an. Look at their life. The so-called that call themselves berühmt or whatever. Die Menschen, die sich berühmt nennen, prominent. How their prosperity destroyed them. Their money destroyed them. Wie ihr Geld sie kontrolliert. Your phone. Praise the Lord. Hallelujah. You see how prosperity destroyed them. Wie Reichtum sie zerstört. The prosperity of fools shall destroy them. Der Reichtum, the Bible, die Sorglosigkeit. Thank you for your word. Der Toren wird sie zerstören. I love your word so much. But whosoever hearkeneth unto me shall dwell safely. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. I shall be quiet from fear of evil. Er kann ohne Sorgen sein und Unheil fürchten. The fear of evil. You know the evil that comes. Das Bösartige, was evil kommt. Is coming. Das Bösartige kommt. Because the law is going to, you know, what something is going to give birth. Etwas wird, Who know that? The law of the past is going to give birth. Diese Gesetzlosigkeit wird etwas gebären. Praise the Lord. Let me just quickly continue because we have, okay, we still have time. It is not sitting on the fence. Sie sollen nicht auf dem Zaun sitzen. You see, a lot want to sit on the fence. Viele von uns wollen auf dem Zaun sitzen. They want to eat their cake and still have. Wir wollen unseren Kuchen essen, aber ihn trotzdem noch an der Hand haben. You see, they want the middle. They want to sit on the fence. Sie wollen in der Mitte sitzen, auf dem Zaun. You see, I'm not here. I'm not da, there. Ich bin aber auch nicht auf der anderen Seite. I'm not completely for Jesus. Ich bin nicht vollkommen für ihn. No, the man does not even say that. No, I'm not completely for Jesus. Sie geben es vielleicht nicht zu. You see, they can't pretend to be for tun, Jesus. Tun, als ob sie für Jesus sind. The other side, they are there too. Aber auf der anderen Seite sind sie auch zu Hause. The churchgoers, die Kirchengänger, religious people, religiöse Menschen. Look at what Jesus said about them. Matthew 15. Zu ihnen sagt Matthäus 15. Matthew 15. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. Matthäus 15. 8 and 9. He said, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehre vortragen, die Menschengebote sind und nicht Gottes Gebote. Aber we have to know them. Wir sollten sie erkennen. He's not answering wisely. You know, people train. They are trained to. They just study to answer wisely. Leute trainieren, um weise Antworten zu geben. Go to Mark 12. Markus 12. Mark 12. Somebody answer wisely. Hier hat jemand weise geantwortet. You know, they ask Jesus questions. Sie haben Jesus Fragen gestellt. And Jesus answer. Somebody just answer also wisely. Let us read from verse 28. Markus 12, 28. And one of the scribes came, and having held them, reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Verse 29. And Jesus answered him, the first of all the commandment is here, O Israel. The Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. To love God with everything. Gott zu lieben mit allem. With your money. Mit deinem Geld. With everything. Mit allem. Everything, everything. And the second is like, namely this. Thou shalt love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Verse 32. 32. And the scribe said unto him, well, master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but he. You know, the Muslim today, they say one God. Muslim, I've heard it several times. One God. Ein Gott. One God. Sagen wir ein Gott. We have one God. Wir haben ein Gott. People outside, they say one God. Draußen sagen, wir haben and this Gott. Is the same thing this person is das saying. Das, was dieser Schriftgelehrte hier versucht zu sagen. Then and he said also, verse 33. 33. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offering and sacrifices. Look at what Jesus said. And when Jesus saw that, he answered wisely. He said unto him, thou art not far from the kingdom of God. You are not there, but you are not far from it. You are close to it, but you are not there. A lot are like that today. They are not there, they are so close. You know, Ishmael is so close to Abraham. But God did not even recognize him as a son. Aber Gott hat ihn noch nicht mal als Sohn anerkannt. You know when he was going to when the test came to Abraham. Kam für Abraham. He said, "Take your only son, Isaac. Only son." Gott hat zu Abraham gesagt, nimm deinen einzigen Sohn, Isaac. Only son. Deinen einzigen Sohn. He did not say Ishmael is a senior to. Ishmael is Isaac. Is the ältere. Because say your only son. Gott gesagt, because he cannot take care of Ishmael for you. Er kann dein Ishmael nicht supporten. You know, sponsor Ishmael for you. Er kann ihn nicht unterstützen. You see, you know, people will go and take somebody, her husband. You use your hand to pick it. Suchen sich mit eigener Hand ihren Ehemann aus. He did not say you go and take. Er hat gesagt, du suchst. He did not tell you that this is your right. Er hat nicht gesagt, dass das dein richtiger Ehemann. You see, you use your hand to pick that man. Hand und suchst. And when that man is not dealing with you, you are calling up for God. Wenn dieser Mann dich dann fertig macht und sein wahres Gesicht zeigt, fängst du an, nach Gott zu rufen. You are saying, well, where did I do? I don't deserve this. Ich verdiene das nicht. You are saying, God, where are you? Gott, wo bist du? Did he tell, is he the one that, did he give this, the man or the woman to you? Aber hat er dir diese Person gegeben? Remember, Adam and Eve. Erinnere dich an Adam und Eva. He gave Eve to Adam. Er hat Eva Adam geschenkt. Rebecca to Isaac. Um Rebecca zu Isaac. You know, Ruth to Boaz. He gave husband, he gave wife. Er schenkt Ehemann und er schenkt Ehefrau. Seek him. Suche. You know, as you seek him, it's like the will of God. Ja, I don't know if I'm able to draw something. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly draw something here. Here is my pen. Thank you. Thank you, Shad. Let's say this is you. Das bist du. And this is a relationship with God. Und auf dieser Linie sehen wir deine Beziehung zu Gott. And as you keep on moving, coming. Und während du auf diesem Weg bist, and here is the will of God. Ist ganz am Ende von diesem Weg der Wille Gottes für dich. And here, this very place. Und dieser Ort. And that's why you don't pray for the will of God. Du brauchst nicht für den Willen Gottes zu beten. As you have relationship. Wenn du während du Beziehung mit Gott hast. But I mean love relationship, eine not fear. Beziehung mit Jesus Christus. Because that's another thing. I'm not fear relationship. It's not if I don't go to church, he will punish me. Nicht, dass du glaubst, dass wenn ich dich zur Kirche if I don't give in the church, he will punish me. Wenn ich dich in der Kirche he loves you unconditionally. Nein, Gott liebt dich bedingungslos. Praise the Lord. Hallelujah. You see, as you keep on having your relationship with him. Deine Beziehung mit Jesus Christus hast. It's automatic. Es ist automatisch, dass du auf Gottes Wille stoßt. The will of God does not come by prayer. Gottes Wille kommt nicht durch Gebet. He comes automatic. Es kommt automatisch. You have to backslide not to have it. Du müsstest sozusagen Jesus wieder sagen, um diesen Willen aus dem Weg zu gehen. Because this is your relationship. Denn das ist deine Beziehung. And this is the line the Lord wants you to pass. Und das ist der Weg, den du gehen sollst. You see, as you keep on going through. Und auf diesem Weg. And this is the will. Und das ist der Wille. And you keep on going through, you see. You are still going. The will. Dieser the will. You see, it's part of it. Von diesem Weg. Who understand? It's part of it. It's along the way. Der Wille Gottes ist Teil von diesem Weg, in dem du bist, Jesus Christus. You don't pray for will, for the will of God. Für den Willen Gottes. Just you could not have the relationship. The way will Jesus come automatically. Wille wird kommen, wird sich zeigen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Mark 12. Markus 12. Aber es ist noch still. Ja, ja. Noch still. You see, somebody answer wisely. Jemand hat weise geantwortet. The kingdom of God is not a magic. Aber Gottes Königreich ist nicht Magie. It's love relationship. Es ist eine Liebesbeziehung mit Christus. It's like your relationship with your father. With your earthly father. Mit deinem irdischen Vater zum Beispiel. Nobody can have it for Keiner you. Keiner kann diese Beziehung für dich führen. You know, you cannot come to me and say, go and help me to have my relationship with my father. Du kannst nicht zu deinem Pastor gehen und sagen, hab bitte Beziehung mit meinem Vater für mich. My relationship with the with any of my children. Meine Beziehung zu meinen Kindern. You see, it just, you know, it's not, nobody can come in between. Da kann niemand dazwischen kommen. Das musst du selber machen. And nobody can have that relationship for you. Und niemand kann diese Beziehung für dich führen. And that is why it's not going to pastor, when it's not running to the church when there is problem. Deswegen sollst du nicht zur Gemeinde rennen, wenn du Probleme hast. It's not like going to a doctor. You know, doctor, when you are sick, it's not you go to doctor. Es ist nicht wie der Arzt. Du tauchst nur beim Arzt auf, wenn du krank bist. You see, it's not because the word of God. Denn Gottes Wort. You see, your relationship with God protects you. Deine Beziehung mit Gott schützt dich. It's your protection. Es ist dein Schutz. And as you have relationship wenn du with während you. Du Beziehung you know, let your focus be in Lass du deinen Fokus auf Jesus and be. Along the line. Und auf diesem Weg. Along the line. Auf diesem Weg. It's like, let me describe what along the line is. Along the line is like when a farmer sows seed. Auf dem Weg ist wie wenn ein Bauer Samen sät. You know, when a farmer sows seed. Wenn ein Bauer Samen sät. Before the harvest. Vor der Ernte. Let's say this is the harvest. Das ist zum Beispiel die Ernte. That is the harvest. And before the harvest. Vor der Ernte. Along the line, the farmer will not just open the mouth and allow air to be coming in and be filled up. Vor dieser Ernte wird der Bauer noch was zu essen haben. Er wird nicht die ganzen Monate essen, fasten und warten, bis seine Ernte da ist. You see, we go to store to buy. Er wird ins Geschäft gehen und sich dort sein. And that is what is in 2 Corinthians 9. Put something here. We are coming back here. Go to 2 Corinthians 9. 2. Korinther 9. Wir kommen nochmal zurück zu Markus 12. Vers 10. 2. Korinther 9, Vers 10. He said, now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Vers 10. 10. Das ist Vers 10. Ja, Vers 10. He said, now, he that ministers seed to the sower. A sower. You see, he ministers seed to the sower. Er gibt dem Seemann Samen. It means if you are not a sower, no seed. Das heißt, wenn du kein Seher bist, gibt es auch keine Samen. It's only the sower that he ministers seed nur to. Nur dem Seemann gibt er Samen. Then he now said, but minister bread for your food. You know, in between, before you now have the harvest, he minister bread for your food. Gib dir die Brot zum Essen. You see, there is bread for your food. Es gibt Brot zur Speise. There is bread for your food. Es gibt Brot zur Speise. And that is before the multiplication of your seed that is sown, that you sow. Den du gesät hast. I don't know if you understand it. Praise the Lord. Hallelujah. So back to Mark. Markus 12. Verse 34. 34. And when Jesus saw that he answered wisely, he said unto him, thou art not far from the kingdom of God. And no man after that does ask him any question. He said, you are not far from the kingdom of God. But you are not there. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go back to Matthew 24. Matthäus 24. Oh, sorry, before we go there, there's a place I still want us to go. Before we go there, but let us go to Luke 13. Luke 13. Luke 13 and verse 24. I need it. Yeah. Let us go there. Sorry. Luke 13. Lukas 13. Luke 13. Lukas 13. Verse 24. Lukas 13, 24. It's so interesting. Can everybody, can all of us read it together, please? One, two, go. Strive to enter in at the gate. Nor many I say unto you, receive to him, and will not be able to. Praise the Lord. Hallelujah. Strive to enter in at the straight gate. The gate is straight and it's narrow. Dieser Weg ist eng, er ist schmal. And that's why, you know, all these bags and baggages that you carry. Diese Lastige mit dir trägst. Can, you cannot go in through them. Du kannst das nicht mit dir mit auf diesen Weg nehmen. He says, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. Many that are so close, but that they are not there. Die so nah sind, aber es trotzdem nicht packen. They are so close, but they are not there. Aber sie sind nicht drin. Praise the Lord. Halleluja. Now, Matthew 24. Matthäus 24. If you really want to enter there. Wenn du wirklich da rein willst. If you really want to be there. Wenn du wirklich da drin sein willst. Don't allow anything to come your way. Lass nicht zu, dass dir irgendwas im Weg steht. Don't allow anything to take you away from Jesus. Etwas oder irgendjemand. He is the truth. He is the life. He is everything. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Satan have a lot of lies. Der Teufel hat viele Lügen. That he put, that he's going to use to take you out. Die er nutzen wird, um dich abzulenken. Now will you listen to him? Wirst du ihm zuhören? Verse 12 of Matthew 24. And because iniquity shall abound, the love of many shall grow wax. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Who will be able to endure to the end? The same shall be saved. Wer aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. And he said in verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. For a witness unto all nations. And then shall the end come. The gospel of the kingdom of God. Das and not the gospel of Christianity. Das Evangelium vom Königreich Gottes, nicht das Evangelium vom Christentum. You see, the gospel of the kingdom of God. Das Evangelium von Gottes Königreich. And not the gospel of Christianity. Und nicht das Evangelium vom Christentum. I'm not after Christianity. I'm not against it. I'm not against it. But a nickname is not the right name. Aber ein Spitzname ist nicht der wahre Name. We are so used to it. Wir sind so an diesen Namen gewöhnt. Today we are so used to it. Wir sind daran gewöhnt. Everywhere, you know. Überall. Are you Christian or Muslim? Bist du ein Christ oder bist du ein Muslim? Nobody asks, are you of the kingdom of God? Keiner fragt, bist du von Gott? Because that place is special. Denn dieser Ort ist besonders. A lot of Christians everywhere today. Don't ask people, go to anybody. As if you just say, you are a Christian, just a Catholic. But once you say the kingdom of Christ, he knows that yes, it's different. A man of God, he said anywhere he always go to, he said he has to differentiate him, separate himself from the Christianity. From them. Wer da wohin geht, predigt, dann sagt er mal, ich gehöre nicht zum Christentum, ich gehöre zum Königreich Gottes. The name is beautiful, little Christ. Der Name ist schön, kleiner Christ. But something is beautiful that does not make it right. Aber nur weil es schön ist, heißt, dass es richtig ist. You see, it was a nickname. Es war ein Spitzname. We can't see, okay, if you want to call it. Maybe true Christian, I don't know. What how you want to polish it? Du kannst auch polieren, indem du sagst, because it needs to be polished. Es muss poliert werden. The Lord told me, says a nickname. He said, will I allow somebody called to call me my nickname? Sag, willst du ständig bei deinem Spitznamen genannt werden? Some people nickname Agidibi. Oh, they have, people have different. Can you? Do you, what is your nickname? Don't go there. You know when we are children, you know, they call us different, that they used to laugh at you. No, but don't just, some people, I don't know. Ein Spitzname ist nicht nur die Verkürzung deines Namens, es ist sozusagen auch noch etwas, was sich zum Beispiel ausmacht. Wenn man zum Beispiel sagt, du bist jemand, der ein rundes Gesicht hat und man nennt dich ständig Mondgesicht. Das ist eine Art Spitzname. It's like a curse. They use it to curse people. Ein Fluch, ein bisschen wie eine Beleidigung schon, weil es halt dein Name ist, sein Wahrname. Who gave them this name? Wer hat Beyoncé. Die Ungläubigen haben den Nachfolger von Christus. In Acts of Apostles, they gave it to them. In der Apostelgeschichte diesen Namen gegeben, Christus. And since then, they now started calling them the Christian. Which is little Christ. Das heißt kleiner Christ. But I am not a little Christ. Ich bin kein kleiner Christ. As Jesus is, so I am in this world. So wie Jesus ist, so bin ich auf dieser Welt. I'm not little. You know, that is why people see themselves. They say, Jesus never separates himself from us. Deswegen, Jesus trennt sich nicht von uns. Er sieht sich nicht getrennt von uns. He said, I am in you, you are in me. Ich bin in euch und ihr seid in mir. He's not separation. He's not Jesus can do it, but ich I cannot do es, it. Aber ich kann es that's not Christ. Silver and gold have I not. Silber und Gold but such as I have, das, I give habe, unto das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. What I have is Christ. Was ich habe, ist Jesus Christus. You are the ambassador of Christ. Du bist der Botschafter von Christus. You are the one representing Christ anywhere you are. Hier, wo auch immer du bist. Anywhere you are. Wo immer du bist, repräsentierst du Christus. In Aldi, wherever. In Aldi. In der from here to anywhere, you see. Überall, wo du you bist. You see, you represent Christ. Du repräsentierst and that's why he called you the ambassador. Deswegen nennt er dich auch Botschafter. You are a whole country. Du bist ein ganzes Land. Ambassador is a country. Ein Botschafter ist ein Land. And that's why it's not a religion. You see, the kingdom is not a religion. You see, Germany is not a religion. It's a country. Ist keine Religion, es ist ein Land. And that is the kingdom of God. You see, he called us the ambassador. Er nennt uns Botschafter von Christus. Meaning, das heißt, like country, we are representing. Wir repräsentieren ein Land, wir präsentieren ihn. I can't even just leave here and go to another topic. Praise the Lord. Hallelujah. So, Matthew. 24. Matthäus 24. I want to have the result of Christ. Ich will die Ergebnisse von Jesus Christus. I don't want to miss anything. Ich will nichts davon verpassen. I don't want, you know, we have been taught a lot of things. Wir haben schon viele Sachen gehört. A lot of things we have been taught. Viele Dinge wurden uns beigebracht. And that's why sometimes you see, it is even easier for those that have not been to church. To accept or embrace Christ than those that have been to churches. Manchmal ist es sogar für die Leute einfacher, Christus zu akzeptieren, die noch nie etwas von Christus gehört haben, als für die, die schon eine vorgeprägte Meinung von Christus haben. Because a lot of things have been written on their blackboard. Viele Dinge wurden sozusagen schon auf ihrer Tafel. You see, and those things need to be clean. Dinge, die auf der Tafel schon so that you not write the writing. Christ have to write the writing. Christus das Wahre aufschreiben kann. Religion have written a lot of things in our heart. Religion hat viele Dinge in unser Herz geschrieben. They all need cleaning. Das muss alles bereinigt werden. And that's why the word of God is not working today. Deswegen funktioniert Gottes Wort. You see, people are sick. They have to go to the doctor. Leute sind krank, müssen zum Arzt. People need money. They go to the bank to borrow. Leute müssen zur Bank gehen. You see, people have different problems. You see, nobody go to the house of God and see that the house of God getting there, that problem will not follow me home. Niemand denkt sich, ich gehe in das Haus Gottes und dieses Problem werde ich nicht mit nach Hause nehmen. But Jesus was not like that. Aber Jesus war nicht so. Paul was not like that. Jesus war nicht so. You see, Peter was not like that. Praise the Lord. Just look at it. They were not like that. But Jesus never changed. And we know that. He's the same yesterday, today, and forever. That we change does not mean Jesus changes. We thank God that we are the problem and not Jesus. Because we can correct, we can take to correction. Uns können wir ändern, aber wir können Jesus nicht ändern. You see, we can't change, we can't change, we cannot change Jesus. Wir können uns verändern, aber wir können nicht Jesus ändern. We thank God that we are the problem. Wir danken Gott, dass wir das Problem sind. Not Jesus, that is the problem. Das Problem ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 15. Let me quickly read what the Lord gave me here. He says, sin and iniquity will grow worse as they are today. You see, as they are today. That is from verse, that is Verse 12. 12. You see, they are today, everything growing worse. Diese Gesetzlosigkeit mit Überhand nehmen, genauso wie, es jetzt, wie wir es jetzt sehen. But for us, for God's children, für Gottes Kinder, it is victory. Es ist Sieg. For God's children, it is, we are not weeping. It is victory. If you believe the word of God, if the word of God is absolute for you, if the word of God is what you want and not the lies of Satan, you see, the lies of Satan, the good of this world. You see, let us be sad because of what they do, what they say, the law they pass. Rejoice. You see, those in the middle should be sad. Die, die auf dem Zaun sitzen, die sollten traurig sein. Because our life is not based on this world. Denn unser Leben basiert nicht auf dieser Welt. It's based on the word Sie basiert of God. Auf Gottes Wort. It's not based on the system Sie of basiert this nicht world. Auf dem System dieser Welt. You know, the system of this world is going to be destroyed. Das System dieser Welt wird zerstört werden. It's only the God's system Nur that Gottes System bleibt. Remain forever. Bleibt für immer. It is victory for God's children. Es ist Sieg für Gottes Kinder. But to those in the middle. Aber für die, die auf dem Zaun sitzen. They have to choose. Sie müssen sich entscheiden. Which side they now auf belong. Welche Seite sie gehören. You know, they have to choose. Sie müssen sich entscheiden. Because yeah, if you keep on sitting on the fence. Wenn du ständig, wenn du weiter auf dem Zaun sitzt. You are, it means you have chosen the world. Das heißt, du hast dich für die Welt entschieden. You have chosen Satan. Du hast dich für den Teufel entschieden. Religion, churches. Religiöse Gemeinden. Church goers. Talk about children. You know they talk about children. Wir sprechen über die Kinder. Because as we are saying it, when we heard it, and somebody talk about they are going to spoil the children. Man wird die Kinder beeinflussen, schlecht beeinflussen damit. Denk doch einer an die Kinder. You see, what about them? You know the children, they will adopt children. They will do this. Our children will grow with their children. Nein, unsere Kinder werden mit deren Kindern aufwachsen. Which children? Welche Kinder? Which children? Without Christ, our children, they are evil. Ohne Christus sind alle Kinder böse. It's only Christ that made the difference. Macht den Unterschied. Even when they are, these people did not even adopt them. Das sind Leute, die diese Kinder nicht adoptieren. That does not make them God's children. Das macht sie nicht zu Gottes Kindern. I don't know if you understand me, please. Which children? Without Christ, the Welche children Kinder? Are already spoiled. Denn ohne Jesus Christus sind diese Kinder schon verunreinigt. They are already spoiled. Sie sind schon verunreinigt. They should not spoil what I've already spoiled. Sie sollen nicht das verunreinigen, was schon verunreinigt wurde. Don't spoil what I've already... You know Proverbs. Let us go to Proverbs 22. Let us Sprüche 22. We will still be coming here, but go to Proverbs 22. Sprüche 22. Proverbs 22. Sprüche 22. Verse 6. Who know what is there? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Mm. That is the word from the Lord. Gewöhnt den Knaben an den Weg, den gehen soll. So wird nicht davon weichen, wenn alt wird. Train up a child to hear Christ's voice. Gewöhnt das Kind daran, Gottes Stimme zu hören. Train up a child to fear God. Dass es Gott fürchtet. That is to choose God. Dass sich für Gott entscheidet. You see, train up your child to hear the voice of God. Erziehe dein Kind so, dass es Gottes Stimme hört. He said, when he is grown, und wenn er erwachsen he will not depart from wird er sich von diesem Weg nicht abwenden. You don't follow children and you everywhere. Du kannst deine Kinder nicht überall hin begleiten. I'm here today. My mother is in Nigeria. Ich bin hier. Meine Mutter ist Nigeria. He doesn't know what I'm doing. Deine Mutter weiß nicht, was ich tue. You are not going to follow your children forever. Du musst deine Kinder nicht für immer hinterhergehen. You train them the way they should go. Du trainierst sie. Du erziehst sie. Because you are not going to follow them everywhere. Du musst sie nicht überall hin mitbegleiten. You see, from a baby, you train. You know when you plant a tree. Wenn du einen Baum einpflanzt. You see, and when it's growing, wenn dieser Baum wächst, when it's so young, wenn it's noch jung ist, then you can bend it. Kann man ihn noch hin und her biegen. But when it's already a tree, aber wenn es schon ein Baum ist, du willst einen Baum verschieben. Some people want to bend a tree. Ein paar Leute wollen einen Baum verschieben. And that is why this tree bending. Und deswegen verschiebt der Baum sich. Your children bending. Die Kinder verschieben sich. Praise the Lord. Halleluja. Train up a child. Zieh ein Kind nach Christus. Ah, Daddy, thank you. imagine if you are betrayed from baby. Stell dir vor, wenn du von Kind auf schon mit Gottes Wort erzogen wirst. With the truth, but I'm not saying Wahrheit, religion. Meine ich, nicht mit Religion. I was brought up in a religious home. Ich wurde in einer religiösen Familie erzogen. It's always fighting and quarreling. Aber da war immer Streit. But every Sunday church. Aber jeden Sonntag Kirche. Fighting. Bekämpfen. Streit. Cursing. Fluchen. Hatred, bitterness, malice. I will not talk to you again in my life. Leute ignorieren. Ich werde nie wieder zu sprechen. I will not talk to you again. Malice upon malice. Leute ignorieren über ignorieren. We will be staying in the same house. We will keep money for months. Wir werden im gleichen Haus leben. Not pretty, no. Monatelang miteinander reden. You see, religious hall. Ihr seht religiöse Hall. Ah, you will go to church. You sit there together. Und dann sind wir zusammen in der Kirche. Wir sind zusammen in der Kirche. When Jesus, he said, love your enemy. Wenn Jesus doch sagt, liebe deine Feinde. Do good to those who hate you. Tu Gutes zu denen, die dich hassen. Praise the Lord. You can see that Christianity is not the kingdom of God. Du siehst, das Christentum ist das Königreich Gottes. Ah, nein, before they ask you, are you a Christian? Yes, yes, I'm a Christian. I'm a Christian, we go to church every day. Wir gehen gemeinsam jeden Sonntag oder jeden Tag zur Kirche. And we know of the Toriromi. before the Toriromi, you see, you know, he said to hear. Okay, let us go to the Toriromi before we can go to this very place. Go to the Toriromi 30. 5. Mose 30. Go to the Toriromi 30. Please, if you have any question, you are free to ask. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte. Yeah, and because I love to answer people's questions. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Because I don't want anybody to be in the dark. Ich will, dass jemand in Unverständnis because ist. A lot of things we know before. Viele Dinge kennen, wissen wir von früher. And we have seen it that. It's just Jesus told us that the truth needs to be revealed. Jesus hat uns gesagt, die Wahrheit muss uns offenbart werden. And a lot of things that we have been told have been the lies of Satan. Viele Dinge, die uns gesagt worden sind, waren Lügen des Teufels. And we are to allow the truth of Christ to come in. Wir sollten zulassen, dass die Wahrheit von Christus reinkommt. And allow it to live in us. Und zulassen, dass es in uns lebt. We have been living with those lies. For too long. Wir haben einfach zu lange schon in diesen Lügen gelebt. Just look at our life today. Guckt euch unser Leben look at God's children's life. Das Leben der Kinder Gottes. God's children, they are the most, they are the people that even have more problems more than Gottes, others. Sie haben fast schon mehr Probleme als andere. I hope God is your father. Obwohl der allmächtige Gott dein Vater. And he said he came to deliver us from this present evil gesagt, world. Er hat uns erst gekommen, uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu erlösen. He came to free us. Er kam uns um but uns zu how befreien. Many are free? Aber viele Leute leben in dieser Freiheit. You see, because of the lies of Satan. Wegen den Lügen des Teufels. Because of the lies of religion. Wegen den Lügen der Religion. Because we have 100 keys, but none of them is can open the right gate. Weil wir 100 Schlüssel bei uns haben, aber keiner dieser Schlüssel ist richtig und wird diese Tür öffnen können. And we keep on trying. We were fasting and praying to open it. Wir versuchen mit Gebet und Fasten diese Tür zu öffnen, aber es geht nicht, weil der richtige Schlüssel fehlt. You see, if you have 100 keys, wenn du 100 you keep on fasting and praying. Bet und fasten, wie for du the door to open, it will never damit die Tür sich öffnet, sie wird sich there öffnen. There's somebody that just have just one. Und jemand, der nur diesen einen richtigen Schlüssel hat, without fasting and praying. Ohne Fasten und Beten, kommt da rein. Öffnet die Tür. That is the truth. That Jesus said will make us free. Das ist nämlich die Wahrheit, die uns freimachen wird. That is the truth that he said will make us free. Die uns freimachen wird. But how many are free today? Aber wie Leute sind frei heute? Deuteronomy 30, from verse 19. I'm about to help us to read 19 and 20. 19 und 20. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Samen. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorcht und ihm anhängst. Denn denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Praise the Lord. Hallelujah. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. You see, no third part, not number three. Jetzt keinen dritten Teil, nur A oder B. Either blessing or Segen curse. Oder Fluch. Either the kingdom of God or the kingdom of this world. Entweder das Königreich Gottes oder das Königreich dieser Welt. You know, the kingdom. It's called a kingdom. Es ist ein Königreich. The kingdom of this world. Das Königreich dieser Welt. And the kingdom und das of Königreich God. Gottes. Therefore, choose life, that both you and your seed may live. Choose life. Entscheide dich für das Leben. Because your choice is not only for you, it's also for your children. Auch für deine Kindeskinder. You choose for your husband. You choose for your husband. Du entscheidest für deinen Ehepartner. You choose for your children. Für deine Kinder. For the whole family. Für deine That's Familie. Who you choose for. Dafür entscheidest du. Because through you, the Lord can do. He will bring them out of that darkness into the marvelous light. In das vollkommene Licht. But he's looking for somebody to go Aber er sucht nach jemanden, durch den er gehen kann. You see, once you choose, you are not choosing for yourself alone. Du entscheidest dich nur für dich selbst. And that's why the prosperity of God is not selfish. Deswegen ist der Reichtum von Christus nicht selbstsüchtig. Prosperity is not selfish. Reichtum ist nicht selbstsüchtig. It's not have it. Es geht nicht um habit. It's to flow through you. Dieser Reichtum soll durch dich fließen. He wants it to flow through you. Es soll durch dich fließen. That you don't buy a new car and give somebody the key. I bless you with ein neues Auto kaufen können. You see a house, you see. You see something, you see. You see. House. Praise the Lord. You see, the kingdom of God is not selfish. Das Königreich Gottes ist nicht selbstsüchtig. He said, I will bless you and make you a blessing. Ich werde dich segnen und zu einem Segen machen. Für Because the blessing will not end with you. Denn der Segen wird nicht bei dir aufhören. It will go through you. Amen. Verse 20. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice. You see? Your children. Deine Kinder. You train them to hear the voice of God. Du erziehst sie, Gottes Stimme zu hören. Train them with the word of God from babies. Gottes Wort, von Kindern, von Baby an. You know, today when you know, baby hear what? You know that. Verstehen oder hören. People think that baby they don't hear. When it comes to God, they think that baby don't hear. Wenn es Gott auf einmal geht, dann sind Babys, verstehen sie nicht. You see, when you talk about it, you say, ah, yeah, children, let them be running around. Nein, Kinder, lass sie einfach, sie verstehen das eh nicht. But before you know more than you. Aber vor man weiß, weiß das Kind mehr als du. You see, babies, they hear what? Babys hören. Even when they are day old, even in the womb. Mutterleib sind. Remember, you know, John the Baptist. Johannes he heard the voice of Elizabeth. Er hat von Maria, Maria. John the Baptist. Uh-huh. Mary. Thank you, Shonsa. Praise the Lord. So you see, they hear voice. They hear. You know, parents today they will be singing to their children, baby, a day or 2 days or months. They will be singing, Dutch song. Nigeria go better. They will be singing different songs. But you know, as babies speak the word. Tell them about Jesus. That you have somebody that loves you. His name is Jesus. You know, if that child can grow with Jesus, having it that Jesus loves me. Diese Erkenntnis hat, dass Jesus es liebt. That he will no longer be afraid of any color. Keine Angst mehr vor Farbe. You know, color, color today. Our nationality, we are from. Woher ich komme. There is no more inferiority complex. Da gibt's keine Minderwertigkeitskomplex. But if God say I love you. Wenn Gott sagt, ich liebe dich. And no name say I don't love you. Und auch jemand kommt daher her und sage, ich liebe dich nicht. Then what are you going to say? Was wirst du sagen, wer bist du? A big God said, ein großer Gott hat gesagt, ich liebe dich. Jesus said, he loved. Jesus sagt, er liebt mich. And he came to die for me. Er ist gekommen für mich zu sterben. And that is the music we have to sing for our children. Und das sind die Lieder, die wir unseren Kindern vorsingen sollen. The love of God. Die Liebe Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Verse 20. And thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is your life. Your life. Denn er ist dein Leben. Untouchable life. Ein unantastbares. You see, the life that Satan cannot touch. Ein Leben, was der Teufel nicht angreifen kann. The Lord is my life. Der Herr ist mein Leben. The life, you see, my life defeated Satan. Mein Leben hat den Teufel besiegt. It's Jesus that defeated Satan. Jesus hat den Teufel besiegt. If the Lord is my life, then. Ja, mein Leben ist. I'm a miracle. Da bin ich ein Wunder. Praise the Lord. Halleluja. You see, the Lord is your life. Der Herr ist dein Leben. And that's why I don't need any miracle. Sie brauchst keine Wunder. I am already a miracle. You know, they wanted to make Jesus a king. Sie wollte Jesus zum König erheben. A king that, you know, he is already, he's a born king. Er ist ein geborener König. They wanted to make him a king. He rejected it. Er hat gesagt, nein, ich bin because I'm already a king. Ich bin schon ein König. Praise the Lord. Halleluja. He is my life. Er ist mein Leben. And the length of my days. That is why 120. Erst die Verlängerung. I don't know. How many of you don't want to go there? So we have more. So we say more. Hey. 120. 120. He said, his word said, if it is not enough, ask for more. Wenn es nicht reicht, dann steht in Gottes Wort. But allow your focus to be Christ. Lass dein Fokus Christus sein. And the length of days, that thou mayest dwell in the land which the Lord swear unto your father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Now you see, the line of Christ is coming. That's the line. That's where Christ Christus, came from. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And also, Psalm 115. Let us go there. Please. Psalm 115. Psalm 115. Psalm 115. We'll quickly read from verse 1. Let me see. Verse 11 to 15. Says, ye that fear the Lord, trust in the Lord. If you choose God, wenn du dich für Gott entscheidest, trust him. Vertrau ihm. You know, some will choose him and they will not trust him. You that fear the Lord. You see, to fear the Lord is to choose the Lord. Ich will den Herrn zu fühlen, sich vor dem Herrn zu fürchten, ist sich für den Herrn zu entscheiden. If you choose him, that is the word of God. Ihn entscheidest für Gottes you Wort. You see, you trust the word. Du vertraust dem believe Wort. In the word. Glaub an das Wort. You see, trust the word. Vertrau dem Wort. Allow fear to vanish. Dass du, dass die Furcht weg ist. You know how you know you trust the Lord. Wisst ihr, wie man sieht, dass ihr dem Herrn vertraut, wenn ihr keine Angst mehr habt. Praise the Lord. Halleluja. You see, when you are not known, there is no fear at all. There is no fear in love. Keine Angst. If you know how he loves you, you will not be afraid. Wenn du weißt, wie sehr er dich liebt, dann wirst du he left heaven. I came er hat den Himmel verlassen und ist hier hingekommen, um für dich zu sterben. If you are the only one here, you will still come. It's not because we are many. Hier wäre er trotzdem gekommen. Es geht nicht nur, weil wir viele sind. See it like John. You know, John always said, who Jesus loved. Exakt. Ich, der von Jesus geliebt bin. He loved me. He loved me. I don't know about you. Ich weiß, ob er dich liebt. Praise the Lord. You that fear the Lord, trust in the Lord. Because a lot trust, they choose the word, but they never trust the word. Viele entscheiden sich für das Wort, aber sie vertrauen dem Wort. They live in fear. Die leben in Angst. Fear is bondage. Aber Angst ist Gefangenschaft. Fear is torment. Angst ist Qual. You see, if you cannot read the Bible, you are now afraid. Maybe I've left you. No, he said, I will never leave you. I will never forsake you. It's not when you keep on reading the Bible. Du konntest einen Tag die Bibel nicht lesen und hast Angst, Angst, dass er dich verlässt und dass er nicht mehr da ist. Aber das ist Angst, das ist nicht Liebe. Listen, if you don't come to church, maybe I have left you. Wenn du nicht zur Kirche kommst. No, no, they said I will never leave. Ich will dich niemals verlassen. Nichts kann uns trennen, hat er gesagt. But if you don't have time with your father. Weil du keine Zeit hast mit deinem Vater. If you don't spend time with your father. Wenn du keine Zeit verbringst mit deinem Vater. Listen, you open the door for Satan. Öffnest du dem Teufel die Tür. There is opposition in this world. Es gibt Gegenwind, es gibt Angst. You open the door for Satan to come in. Die Tür für den Feind. He's gradually, he will take you away. Und er wird dich wegziehen, er wird dich verführen. He will fight your faith. Er wird deinen Glauben bekämpfen. You see, without faith, you cannot please God. Ohne Glauben kannst du den Herrn nicht erreichen. You see, Satan will come and fight your faith. Er wird deinen Glauben bekämpfen. You know, when you pray over something, wenn du für etwas betest, if you don't see the right answer, wenn du das richtige Ergebnis siehst, Satan will say you did not go to church. Wird der Teufel sagen, du bist nicht zur Kirche gegangen. You see, du warst zu Hause. You see, now. He affects your faith. You cannot. You're not living fear. Because there's something fighting you. Und Selbstverurteilung, weil ich etwas bekämpfe. Praise the Lord. Hallelujah. Just imagine how you go to the house of God. If others go that way, where how will it be? Wie regelmäßig du zur Gemeinde kommst. Stell dir vor, wenn alle Leute genauso in diesem Takt zur Gemeinde kommen würden, wie sähe dann die Gemeinde aus? How will you be? How will it be? Es wäre so oft leer einfach. Wie sind wir hier? Because he said, forsake not the assembly denn of Gottes believers. Gottes Wort sagt uns, wir sollen die Treffen der Gläubigen. You see, don't forsake the assembly. It's not only about you, but what about your brothers and sisters? Es geht nicht nur um dich, es geht auch um deine Geschwister. He said you are to be there for one another. Love one another. Liebt einander. I'm there to love you also. Sie sollen dich auch lieben. We all need you. Wir brauchen dich. Praise the Lord. Halleluja. You that fear the Lord, trust the Lord. He is their help and their shield. That is the Lord, the word of God. You know, once he's talking about the Lord, he's talking about the word of God. Wenn es um den Herrn geht, geht es um Gottes Wort. He's talking about the word of God. Es geht um Gottes Wort. Jenny, can you help us to read 11 again? 11. Die den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. You that fear the Lord, trust in the Lord. He is your help and your shield. That is the word of God. That's God's word. You see, you cannot see Mr. Lord and say, hello, Mr. Lord, I trust you. The word of God is the Lord today. Ist der Herr. He's not outside there. Or up. You know up. You know, when people, when they are talking about heaven, they just look up. Wenn Leute über den Himmel sprechen, you don't know see plane. Also siehst du ein Flugzeug. No, you don't know. You talk about heaven. The kingdom of God is inside you. Gott the Lord Christ is inside in you. Er ist in uns. He is in you. Er ist in dir. That's why when we are praying, you know, we bow down our head. So wir beten, to see the Lord. Neigen wir unseren Kopf. Praise the Lord. You that fear the Lord, trust in the Lord. Trust the word of God. Like Jesus said in Mark 11. Genauso wie Jesus in Markus 11 sagt. You know, Mark 11. Markus 11. He said, believe in God. Glaub an Gott. Believe in the word of Glaub God. Glaub an Gottes Wort. He is your help and your shield. That's the word of God. It's our help. It's our protection. Er ist unser Schutz. It's our life. Er ist unser Leben. We are born again by incorruptible seed. That's the word of God. Durch ein unvergängliches Samen. Yeah, now you know Jesus. You know Jesus and you. We are there's nothing different. Das ist kein Unterschied. You know what is the difference? Wisst ihr, was der Unterschied ist? The difference is the mind. Der Unterschied ist die Gedanken, die Seele. Jesus did not have the middle part that we have today. Jesus hatte nicht diese Gedanken. The polluted middle part. Hatte nicht diesen verunreinigten, hatte keine verunreinigte Seele. You see, he was born into this world by the word of God. Er wurde durch Gottes Wort in diese Welt geboren. John 1. Johannes 1. Jesus, you know, in the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. And Mary, and the angel came with the word of God. Der Engel kam mit Gottes Wort. And immediately Mary accepted it. Als man hier dieses Wort she became pregnant. Wurde sie schwanger von dem Wort Gottes, And that's why to have victory today you have to be pregnant. Deswegen, um Sieg zu haben, musst du schwanger sein. And that's how we are born again through the word of God. The incorruptible word of God. Wort Gottes sind wir wiedergeboren. You see, In 2. Petrus lesen wir. Praise the Lord. Halleluja. Vers 12. The Lord hath been mindful of us. His mind is full of us. Deine Gedanken sind voll von uns. Is it not interesting? Das ist schön. Ah, a big God. Ein großer Gott. He's like a queen or a king or a president. Just you fool his mind. Wie, also, du stell dich den Gedanken eines riesigen Königs bist. He's just saying, I'm just thinking, I'll be thinking of you. Ich habe die ganze Zeit über dich gedacht. How would people feel? Wie würde man sich dabei fühlen? You see, a big God said, his mind is full of us. Ein großer Gott sagt, dass deine Gedanken voll von uns. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. Remember, Israel is not the Israel as a country. Erinnere dich, Israel ist nicht das Israel als Land. It's not Israel as a country. Ist nicht Israel, Israel as a country, just like Nigeria Israel or Ghana or Congo. Ist einfach wie jedes andere Land. Israel, the real Israel. Das wahre Israel, das wahre geistliche Israel. Those that come to Jesus. Sind die Kinder Gottes. That's what the Bible talk about. Das sagt die Bibel. And not the outside. Und nicht die äußerlich Israel. Like you know the building they took Jesus to. Wie das Gebäude, zu dem man Jesus gebracht hat. And Jesus said they are going to be destroyed. Und Jesus hat gesagt, das alles ist zerstört. We are there today. You see, he said they are going to be destroyed. Das the old has been destroyed. Das alte wurde zerstört. You know the old. Das alte. Has been fulfilled. Jesus came to fulfill. Jesus kam, das alte zu erfüllen. And that's why it's now about Christ and not about. It's no longer about Abraham. Es geht nicht mehr um Abraham. You know Jesus. He said before Abraham I was. Jesus sagt, vor Abraham bin ich. I was living before war Abraham. Ich schon da vor Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. Old and new Jesus. Amen. Verse 13. 13. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Not only great, both small and great. Everybody. Jeden wird er segnen, nicht nur klein, aber auch groß. He said in verse 14, and the Lord shall increase you more and more, you and your children. Der Herr lehre euch und eure Kinder. He's interested in our children. Er hat Interesse an unseren Kindern. He have interest. Ihn interessieren unsere Kinder. Then he said, you are blessed of the Lord, which made heaven and earth. The heavens, even the heavens, are the Lord's, but the earth hath he given to the children of men. Praise the Lord. Hallelujah. The earth is his property. Die Erde ist sein Besitz. We are just caretaker. Wir passen darauf auf. Train your children. Train the children to hear the voice of God. Erziehe deine Kinder, Gottes Stimme zu hören. Just like Jesus said. Wie Jesus gesagt hat. In John 10. Johannes 10. My sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. Old or young, you are to hear the voice of alter God. Alter, jung, sollst Gottes Stimme hören. You are to hear the voice of God. It's not only pastors. Nicht nur der Pastor sollte Gottes Stimme hören. It's not only preachers. Nicht nur Prediger. It's not only bishop, you see. Nicht or whatever, you see, the prophet, you see. You know the Old Testament. They would have to go to Moses to hear from God. Die Leute mussten damals zu Moses gehen, um von Gott zu hören. You don't need to come to me. Du brauchst nicht zu mir. Have relationship with Jesus. Hab Beziehung mit Jesus Christus. What I hear, you will hear. Das, was ich höre, wirst du auch hören. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord told me, he said, his children make pastors pastors. The so-called children. Der hat mir gesagt, dass die Kinder Gottes Pastoren zu Pastoren machen. You see, then he said they don't put them in that position. Man gibt ihnen diese Position. You see, because it's not, I'm not saying don't respect pastors. Ich sage nicht, dass man Pastoren nicht respektieren soll. But they are not Jesus. Aber das ist nicht Jesus. I'm not Jesus. Ich bin nicht Jesus. I'm not whose I did not die for you. Ich bin nicht für dich gestorben. I'm not your savior. Ich bin nicht dein Retter. You see, you have a savior. Du hast einen Retter. That is also my savior. Ja, auch mein Retter. You see, let us run to him. Lass uns gemeinsam zu you ihm. You see, as you are running to him, I'm also running to ja, him. Ja, du rennst, renn ich auch. As I run to you, run to him also. Praise the Lord. Halleluja. John 10. Johannes 10. We still have just some minutes. John 10. Jesus, but I have it. I have him in me. Bin ich Jesus, ich habe Jesus in mir. And I don't want you to remain a baby. Und ich will, dass ihr Babys bleibt. I want you to be mature. Ich will, dass ihr reif werdet. I want you, because places you go, I don't follow you there. Die Orte, die ihr geht, ich komme nicht mit. But Jesus follows you. Aber Jesus kommt mit. Anywhere you are. Egal wo ihr seid. You carry him everywhere. Ihr trägt ihn mit euch mit. You don't carry pastor everywhere. Du trägst den Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. I can remember there was a time I was having problem. Eine Zeit, da hatte ich Probleme. And I wanted to phone my husband. Ich wollte meinen Ehemann anrufen. They refused to allow me to phone. Und sie haben es nicht zugelassen. But I told them, I said, you will not prevent, you cannot prevent me from phoning, from speaking to my father. Ich habe gesagt, ich könnte mich nicht davon abhalten, zu meinem Vater zu sprechen. You see, I wanted to phone my husband to inform him what was happening. Und sagen, was passiert. They said no. Ich habe gesagt, nein. Then I said to them, hab ich zu ihnen gesagt, you cannot prevent me from speaking to my father. Ihr könnt mich nicht davon abhalten, von meinem Vater zu meinem Vater then zu sprechen. I don't pray in the spirit. Dann habe ich angefangen, Schreiben zu beten. The next minute they just they said I can go. In der nächsten Sekunde haben sie mich rausgelassen. That was all that problem was so war das Problem weg. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we are so fast to going to people. Wir sind so schnell zu Leuten zu rennen. The Lord wants us to always that he should be first. I'm not even our husband. Or our wife. Ehemann, anything at all. You know, we just take computer. Our handy. It's just... Before you know it. Have you spoken to the Holy Spirit? Hast du mit dem Heiligen Geist gesprochen? Is he aware of? Weißt du, you know, he is more closer to you than everybody. Als jeder andere. Than your mother, than your father. Than whoever. Auch immer. And that's why it's between you and Christ. Deswegen ist es zwischen dir und Christus. It's between you and him. Dir und ihm. You carry him everywhere. One third of you is God. Ein Drittel von dir ist Gott. It's Jesus that lives in you. Jesus lebt in dir. The problem is just on renewal. Das Problem ist deine unerneuten Gedanken. That is what, you know, that on renewal, that is where the problem is. Da liegt das Problem with God's children bei den Kindern Gottes. Jesus did not have on renewal. Jesus hatte keinen unerneuten Gedanken. You see, he was not having on renewal. Das hatte er nicht. Then we are born again through the word. Durch Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. And that mind, bring it to the word of God. Diese Gedanken bringen sie zu Gottes so that it will not work for you and not against damit you. Damit diese Gedanken nicht mehr gegen dich arbeiten, sondern für dich arbeiten. So that your mind will be for you and not against damit you. Damit deine Gedanken für dich sind und nicht gegen dich. If not, Satan have a lot to do with sonst your mind. Wird der Teufel in deinen Gedanken sehr viel zu spielen. Because if you don't renew your mind with the true Gedanken, word of Christ, with the message of Wort Christ, von Christus, mit dem Evangelium, Satan will still der Teufel wird stehen, have the upper hand in your life. Er wird immer noch an, am längeren Hebel sitzen in deinen Gedanken. Praise the Lord. Hallelujah. Because in your spirit is God. Denn in deinem Geist ist Gott. But you have to flow through aber your mind. Muss durch deine Gedanken before it can come to the body. Bevor es in deinem Körper and kommt. A lot of time our mind block it. Verschränken unsere Gedanken diesen Weg, diesen Fluss. You see, it block it. It cannot come out. Und es kann nicht rauskommen. But if you allow the word of God. Aber wenn du zulässt, dass Gott come to Wort your mind. In deine Gedanken you prosper according to your soul. Dann hast as du wohlergehen. Genauso wie deiner wie deine Seele wohlergehen hat. You prosper as your soul prospers. Du hast wohlergehen, so wie es deiner Seele wohlergeht. If you bring your soul to the word of God, deine Seele unter Gottes Wort it's automatic. What you are, the victory in the spirit, wie du Geist hast, es fließt daraus über diese Brücke. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why there's nothing with God any longer. Deswegen, Gott hat nichts mehr in seiner Hand. He's not sitting down, then next you. No, no, no, everything has given him. Er hat es alles schon gegeben. And that's why he said, you speak to the problem, speak to mountain. Du sprichst zum Berg. I don't have that, it's not me. Es geht nicht um mich. You see, tell God, tell the problem about God. Erzähl diesem Berg von deinem Gott. Tell the problem, what the word of God says. Erzähl diesem Berg, was Gottes Wort sagt. And speak to that problem. Und sprich zu diesem Problem. Stop telling God to speak to your problem. Hör auf, Gott von dem Berg zu erzählen. Or to solve your problem. Oder Gott darum zu bitten, he has solved your problem. Er hat diesen Berg schon you know when? Das Problem schon gelöst. Wann? When he gave you Jesus. Als er dir Jesus gegeben hat. It was saying he solved all those problems. Was Problem what you don't want, you have the right to say no. Das, was du nicht willst, du hast das Recht, what? Zu sagen. You see, what comes in is what you accept. Das, was reinkommt, das akzeptierst du. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Where did I say we are going? John 10. Johannes 10. John 10, thank you. John 10. Johannes 10. One to five, I'm quickly. Eight plus five. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. You cannot go to God through another way. Du kannst nicht zu Gott kommen durch irgendeine andere Weg, through Christ. Nur durch Jesus Christus. But he that enter in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by his name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Train your children to know the voice of God. Erziehe deine Kinder, Gottes Stimme zu erkennen und zu hören. They will not hear the voice of homosexual. Und dann werden sie auch nicht die Stimme der Homosexualität. You see, they will not hear the voice of religion. Sie werden nicht die Stimme von Religion. If they are trained to hear the voice of the true voice of God. Die wahre Stimme Gottes zu hören. So you don't have problem at all. Hast du kein Problem? There should be no fear. Du brauchst dir keine Angst. Because the word of God is sharper than two-edged sword. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. He solves problem. He protects everything. He heals. He sent his word to heal them and deliver them from the destruction. Zu heilen, um sie zu schützen von dieser Zerstörung. And verse 5 said, and a stranger will they not follow. A stranger will they not follow. Einen Fremden werden sie nicht folgen. But we flee from him. You see, if you train the children, you see the stranger, you see the voice of homosexual, the voice of, you see, all this evil. Geistern, die nicht von Gott kommen. He said they will flee. Sie werden fliehen. For they know not the voice of strangers. I don't need to gather all counterfeit money so that I can know counterfeit. Ich muss nicht jede Art von Falschgeld einsammeln und studieren, damit ich weiß, wie Falschgeld aussieht. All I need to do is just know the real money. Alles, was ich zu tun brauche, ist einfach nur das Original, das wahre Geld zu studieren. You see, know the real money. Das wahre Geld zu verstehen. And when the counterfeit comes, wenn dann irgendein gefälschter Schein, you can know immediately. Weil ich denke, dass das nicht der richtige. You see, you know, people we want to know the counterfeit. Leute wollen die Fälschung studieren. You don't go to the counterfeit, you go to the real money. Geh nicht zur Fälschung, dann geh zum Original. Go to the true God. Geh zum wahren Gott. Know the true God. Geh den wahren Gott. It will kick out the lies of Satan. Und das wird alle anderen Götter, die falsch sind, entblößen. It's like faith also. Das ist wie der Glaube. Faith. You know, you take umbrellas. Outside. Du nimmst einen Regenschirm, to cover, um dich zu bedecken. Because of rain. Wegen dem Regen. Your umbrella does not bring rain. Aber dein Regenschirm bringt nicht den Regen. Why do you use the umbrella? Wieso benutzt du den Regenschirm? Because it is raining. Weil es regnet. But your umbrella is not the cause of rain. Aber der Regenschirm ist nicht das, was den Regen bringt. That is what faith is all about. Das ist der Glaube. Also. You see, faith is not. It's not. I speak it, and I have it. Glaube heißt nicht, ich spreche es aus, spreche, und dann habe ich es. You see, after speaking it alone, nachdem ich es die ganze Zeit wiederhole, habe ich es dann. You see, your speaking it is the umbrella. Es zu sprechen ist dieser Regenschirm. But faith. Aber der Glaube is the raining. Ist der Regen. You see, rain fall. Der Regen the rain. Rain is fall. That's why you take umbrella. Sie nimmst du einen Regenschirm. You see, the word of God is real. That's why you speak it. Weil Gottes Wort wahrhaftig ist, deswegen sprichst du es. I just use it for an example. Praise the Lord. Hallelujah. It's not teaching of faith. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just some minutes. Hmm. Back to Matthew 24. Matthäus 24. Matthew 24. Matthew 24. Vers 27. Amen. He said, "For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto west, so shall also, is it not, the coming of the Son of Man be." Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Why do I want us to go to this place? Wieso will ich mit euch zu dieser Stelle? Because one of my children was he was yesterday. He said something concerning that the rapture, that they saw it in internet about rapture. Then I said, rapture for if Jesus is coming. Wenn Jesus kommt. Once he comes, he's not going to come in secret. Er wird nicht in Verborgenen kommen. He will not. So don't worry yourself. All these lies. You see, they will say he has come. It's not. Weil er war schon da. If you see me here, you know he has not come. Wenn du mich hier noch siehst, for you to know that he has not come, come and look for me. come and look for me. Come on. Praise the Lord. You know, if be very sure. Who sicher, you are. Be sure of that you are a child of God. It's the Holy Ghost boldness. Yeah. You see, I'm so proud. You know that I'm proud. I'm proud of Jesus. Stolz, I'm proud of Jesus. Stolz, not proud of the old man. The old man is dead. You know where Peter, when they spoke, and the people, they listened to him. They said, these people were never in school. How they now noticed that they were with Jesus. If you know Jesus in you, the big God in you, you will speak loud. Nur Gott, Jesus Christus kennst, wirst du laut sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 27. We say, for as the lightning coming out of the east and the shining even unto the and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. You see, everybody's going to see it openly. It's not secret. It's öffentlich sein. You know, the weather, we will see up. We know where we're high. We know we can see it. Yeah, alle können sehen. For wheresoever the carcass is, there will be eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of these days, shall the sun be dark. Praise the Lord. Hallelujah. Let me just read it to 29. Then there's a place I want us to quickly go to. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord's coming. Then look at that same chapter. Let us look at, there's a place the Lord just directed me to. From verse 15. Let us read from 15. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel and the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Verse 16. Then let them which be in Judea flee into the mountains. No delay. He said, no delay. Take to the word of God, please. Don't just stop delaying. You know, we delay things a lot. Then verse 17. Let him who is on the housetop not come down to take anything out of his house. You know, we always want to do abschied. We want to verabschieden. We want, we know, we, there is set a have a lot of delay. Der Tom hat viele system. Verzögerungen. He will want to introduce to you. Die dir vorstellen will. You see? Yeah, what he wants to use to keep you. Was er nutzen will, um dich immer noch in seiner Gefangenschaft zu halten. You know, a boyfriend I got, he said, let me make a shit. Before they know, they are making another shit. They are waiting for another. It's always a shit, a shit. Freund und Freundin, sie wollen sich verabschieden, das letzte Mal treffen und sonstiges. Und aus diesem Abschied wird wieder eine neue Beziehung, weil man es einfach nicht in Christus beenden kann. You don't need to make a shit from Satan. Du brauchst dich nicht vom Teufel verabschieden. Let it be Christ alone. Lass uns Christus allein. Welcome Christ and darkness just run away. Heiße Christus willkommen und die Dunkelheit wird fliehen. You see, you need to go to Satan for Abschied. Du brauchst dich zum Teufel zu verabschieden. Then there's a relationship that I want to make. This time I see. What? Just say you are still interested. You don't want it to go. Du willst nicht, dass es geht. Then you don't guess. No, you don't. You see, what is God? You see, no, don't delay. Dann steh dieser Sache nicht im Weg. Embrace it immediately. Empfange es, akzeptiere es direkt. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, neither, verse 18, let him which is in the field return back. To take his clothes. You know, remember Lot's wife. You see, I have not done this. You see, the tears of this world will take a lot away from the kingdom of Christ. Hey, my children, look at verse 19. And woe unto them that are with child. Hey, woe unto them, because you know, baby alone. Your baby will go to heaven with you. Baby wird mit dir in den Himmel gehen. You see, allow your baby to go to heaven lass with you. Lass dein Baby mit dir in den Himmel gehen. Allow. You see, if you bring your baby into the word of God, baby, you will not fear of your baby on that day. Dann wirst du dich nicht because two of you will move at the same time. Gemeinsam gehen. Praise the Lord. Hallelujah. You know what will make you worry. Weißt, because the word of God is not even there. Weil Gottes Wort you see, your baby can be behind. Dein Baby wird zurückgelassen. Or you can be behind. Du and your wirst baby is zurückgelassen gone. Und dein Baby geht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Woe unto them. Yeah. Ah. Because, you know, Jesus talks about in Matthew 18. If your right eye want to take you out of it, he said, pluck it off. Dich davon stört, pluck it off. Nachzugehen, dann reiß es raus. Who is closer to you, your right eyes or your baby? Wer steht dir näher, dein rechtes Auge oder dein Baby? Your baby is not even closer to you. Dein Baby you carry your eye everywhere. You sometimes you even leave your baby at home. Manchmal hast du Baby in Haus. If Jesus can say, take up, put something here, go to Matthew 18. Let us quickly look at it. Matthäus 18, komm gleich nochmal hier zurück. Matthew 18. Are we there? Mm-hmm. He said, look at verse 8. Matthäus 18, Vers 8. Wherefore, if your hand or your foot offend thee, call them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, heart or maim, rather than having two hands or two feet. To be cast into everlasting fire. He said, cut it off. You see, your baby and your arms, which is not closer to you. Your arms is closer. Because you carry your arm everywhere. If you are going to tell him, you don't even carry your baby. But your arm go with you. Praise the Lord. Oh, no. You know, you just leave. You leave the baby. Look at how will you carry baby? Or they carry baby. I don't know. I'm not the one to explain that. Uwaka, explain that. Praise the Lord. Two hands or two feet. You then is not said. Look at verse 9. Yeah. And if your eyes offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. Is that so difficult to understand? Das ist so schwierig zu verstehen. You see, if your eyes can be so If Jesus can say, cut off your eye, pluck off your eye. Jesus sagen he can say, take out the baby. Kann auch sagen, entferne das Baby. He can say, take out the dog. Some people will, because of their dog, they will not be able to enter. They will cry, where's my dog? Where's my dog? Where's my Hund? Where's my Hund? Like when the fire was in their city, it was crying for dog. Yes, my dog out there, say, hey. It could have been better as you go than your the dog. Praise the Lord. It's love your neighbor, not love God, not love dog. What? Dein Nachbarn lieben, see? Nicht dein. It's not love cat. Nicht deine your Tier. Neighbor is not dog. It's not dein animal. Dein Nächster ist nicht ein Tier. Dein Nächster ist ein Mensch. It's people. Das sind Menschen. You see, when God created us, let us make man in our own image. Dogs and goddess, they are not human. Yes. Now people love them more than even they love human beings. Es gibt Menschen, die sagen, sie lieben Tiere mehr als Menschen. They will their property to dog. Sie vererben their inheritance, they will it to dog. An ihre Haustiere. To cats. Some to monkey. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, amen. We are free. Wir sind frei. We are free for Jesus to live in us. Frei für Christus, damit er in uns lebt und durch uns hindurchlebt. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Then back to Matthew 24. Matthäus 24. Woe, verse 19 again. Woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Don't allow what the Lord has given you to take you away from God. Lass nicht zu, dass der Segen des Herrn dich von Gott wegnimmt. Some after having baby, they cannot go to the house of God. Nachdem sie das Baby haben, können sie nicht mehr in die Gemeinde kommen. They use it as an excuse. Sie nutzen es als Ausrede. You are destroying yourself. Du zerstörst dich selbst. You are destroying your life. Du zerstörst dein Leben. If you don't train those children to now become the children of God. Wenn du Kinder nicht dazu erziehst, Kinder Gottes zu werden. Satan will help you to train them. Der Teufel wird dir helfen, deine Kinder zu erziehen. Children take gun and kill their parents. Have you not heard it? Nehmen Waffen und töten ihre Kinder, töten ihre Eltern. So, Allah, look at the soccer. The those that girls marry girls, boys marry boys today. You see all this, you see? If they are betraying with the world, the true gospel of Christ. Wenn diese Menschen, die in dieser Homosexualität leben, wirklich von Kind auf schon Jesus Christus erfahren hätten, gewusst hätten, dass sie geliebt worden sind von Jesus Christus. They will see it as their nature. Diese Menschen sehen das als ihre Natur. No, it's Satan. Also es ist nicht ihre Natur, es ist der Teufel. God never, he did not create one. Adam, Adam and create okay and create Steve. Adam and Steve. Adam, Gott hatte einen Plan von Anfang an. Er hat Adam und Eva erschaffen, nicht Adam und Stefan. Ah, not Rebecca and Esther. Und Rebecca oder Esther. You see, he said he created them, male and female. Er hat Mann und Frau erschaffen. Why do you want to change? You see, with that you can know that this is not God. This is Satan. Gott. And they are even provoked when you call it problem. Und sie sind provoziert, wenn man es als ein Problem, wenn man sagt, dass es ein Problem ist. We will not compromise. Also werden keinen Kompromiss eingehen. You see, two wrong can never make it right. Yeah. If I join them, wenn ich, I don't love sie unterstütze, dann liebe ich sie nicht. Because I love them weil so ich sie liebe. I want them to be out of that bondage. Ich will nicht, dass sie raus aus dieser Gefangenschaft. We are praying for them. Wir beten für sie. But we always speak the truth. Wir werden ständig die Wahrheit sprechen. You see, Satan go with different problems. Der Teufel geht, he bring problems to people, different bringt problems. Verschiedene Probleme zu you see, all these sicknesses and diseases, including this act that the world, they want to see it as normal. As normal. Das, was diese they want to see it as normal. It's not normal for somebody to have cancer. Aber es ist nicht normal, dass jemand Krebs hat. You see, it's not normal for somebody to be dying of all this problem, you see, including that. Es ist nicht normal, dass it's problem. And we hate those problems. Sünde sind, aber wir hassen diese Probleme. And we know that Satan is the root of all. Wir wissen, dass der Teufel die Wurzel davon ist. And we will keep on speaking. Wir werden weiterhin sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 20 said, but pray ye that your fly be not in the winter, neither on the Sabbath day. You know what bother people? What bother them? Leute besorgt. You know what bother them? Sie besorgt. It's not our, doesn't bother us. Besorgt sie, you besorgt see? Uns nicht. You see, what bother them? Was sie, was ihnen Sorgen bereitet? What give them worries? Was ihnen Sorgen bereitet? You see, Sabbath day, Jesus is our Sabbath day. Jesus, so it's not about days. Deswegen gibt's nicht um Tage. So it's about Christ himself. Christus allein. You see, our focus is so much on it. You see, whether or no weather doesn't control us. Wetter oder... Oder irgendwas anderes Tages. Nothing. Anything that we come like Jesus said, he said, your hand. You see, pluck it off. Don't allow, you know sometimes weather we keep from people from even going to church. So the house of God. Hält ein paar Leute davon ab, zur Gemeinde zu kommen. You see, today, you know, the weather. Ihr wisst das Wetter. I cannot go there. Ich kann nicht zur Gemeinde because kommen, it's raining. Weil es regnet. My mother. Her church is so far. In Nigeria. Meine Mutter zum Beispiel, die Kirche ist so weit weg. The rain is falling. Es regnet. You know, the rain here is different from the rain in Africa. Der Regen hier ist anders als der Regen with in thunder, Afrika. With thunder, pro, everywhere. Potter, potter. Potter, potter, you fall into gutter. Every open gutter, everywhere. You see, she will just go and... Trotzdem geht sie dahin. And she will go and come back late in the night at night. Und kommt nachts wieder zurück. She never misses. Und sie verpasst das nicht. I thank God for her. Ich danke Gott für ihr Leben. I thank God for her life. Ich danke Gott für ihr Leben. It's always about Christ. Es geht hier immer um Christus. And I really thank God that through her, through this woman, I'm here today. Ich danke auch Gott, dass ich durch diese Frau hier bin. You see, through her, because she and all my brothers and sisters, we all praying for me. Denn sie und all meine Geschwister haben für mich immer gebetet, dass ich ein Kind Gottes werde. The day Mercy heard it from my sister when she came here, you see. That they were all praying for me because I was the last to come. Weil ich war die letzte Person, die zu Christus gekommen ist. Because I did not like it at all. Denn ich mochte das nicht. I hate the pastoring work. Ich hasse es, Pastor zu sein. Because I can see that it's all fake. Weil ich immer gesehen habe, dass es alles falsch ist. You see lies everywhere. Überall Lügen. Because when pastor come to our house, I just beat them out. I just say, come on, get out. You see, they come on and visit my sister. I say, who are these people? All these liars. Because I cannot see example of Christ. Ich konnte Christus in nicht. I cannot see the life of Christ. I know God is real. Ich wusste, dass Gott irgendwie. But I hate faith. Echt ist, aber ich hasse einfach Heuchlerei. You see, I hate pretending. Ich hasse Heuchlerei. I hate pretending. If you want to get money, there are ways of getting money. Wenn du Geld verdienen willst, dann tu doch was anderes. There are ways of getting money. And all these people that have money today, the natural money of this world, they are not in the church. They are not even in the church. Don't you know? Yeah. They are not even in the world. People just, you just, the Holy Spirit. You bring down the Holy Spirit. He says, sin against man, the Son of Man, there is forgiveness, but sin against the Holy Ghost. Sohn Gottes gibt es Vergebung, aber für die Sünde gegen den Heiligen Geist gibt es keine Vergebung. Praise the Lord. Amen. And that's why our focus should be Christ alone. Wir sollten unser Fokus auf Christus allein legen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Spare the rod and spoil the child. You know, have you heard it before? Africa, they use it to, because of that, they beat their children. Deswegen in Afrika schlagen Menschen ihre Kinder. They say, spare the rod, you spoil the child. Weil wenn du das Kind nicht schlägst, dann wird das Kind... What about the rod of Moses? Wird das Kind zu einem schlechten Kind? Was ist mit dem Stab von Mose? What about the rod of Moses? Der Stab von Mose. Is it so that the child will not spoil? Nicht schlecht wird. The rod does not mean king. Heißt nicht das Schlagen. It means the word of God. Das Gottes Wort. Use the word of God to bring God the child. Gottes Wort um das Kind. Use the word of God to train the child. He will not depart from it. Es wird von diesem Weg nicht abkommen. It's not any king. Nicht einfach irgendetwas, womit du dein Kind verprügeln. Those of us that are coming from there, we know the beating. They don't beat people here. Hier wird man nicht geschlagen. Here is beating. Aber dort, das wird nicht geschlagen. And I've heard it a lot. They said if you don't beat them, they don't hear. And you can see that the children that even beat most, they are the more wicked. Aber die Kinder, die man am meisten schlägt, sind sogar noch am schlimmsten, weil sie ändern sich nicht. Es ändert sich nicht. Es macht sie them stronger in hatred, in bitterness. In Hass und and when they know how they are not being their children too, they punish their children. Tun sie das gleiche ihren eigenen Kindern. They punish people. That's the word of God. Aber Gottes Wort. God is love. Gottes Liebe. God kind of love. Gottes Liebe. Unconditional love. Ja, bedingungslos. You see, He is love. Use it to train the child. Nutze es, um das Kind. Ah, you will see the child will never depart from the word, from the love of God. Wird von der Liebe Gottes weggehen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us just read here to the end. Praise the Lord. Hallelujah. For them, verse 21. For them shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Verse 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Praise the Lord. Hallelujah. Because things are going to get worse. Dinge werden schlimmer werden. It's God, they are going to get worse. Die werden schlimmer werden. But we thank God that we have the word of God, the truth. Dass wir die Wahrheit haben. That our focus is so much on it. Allow it to be everything for you. Lass du es, dass alles ist für dich. Verse 23. Then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Believe it not. For there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders. Insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Praise the Lord. Hallelujah. People that seek signs and wonders. Leute, die ständig scharf auf Wunder und Zeichen sind. That's what people, some people are just das, looking das, for. Das, was Leute ständig suchen. That church, is there a miracle? Gibt's da Wunder in der Gemeinde? Devil can perform miracles. Aber der Teufel kann auch Wunder verbringen. Remember, you know one example I always give. Moses. He brought out the rod. It turned to snake. And the Pharaoh's family. The Pharaoh's people, they brought out the magician, they brought out their rod too. It turned to snake. Moses ist zum Pharao gegangen und hat seinen Stab auf den Boden geschmissen. Dieser Stab ist zu Schlange geworden. Und der Pharao hat seine Magier auch hergebracht. Und diese Magier hatten auch Stäbe und diese Stäbe sind auch zu Schlangen geworden. Don't follow miracles. Folge nicht. Wundern. Don't follow your signs and wonders. Nicht Zeichen. They are evil. Das ist bösartig. You see, let your life be signs and wonders. Lass dein Leben ein Zeichen und ein Wunder. You know your life is already signs and wonders if you embrace Christ. Ist schon ein Zeichen, ein Wunder, wenn du Christus akzeptierst. You see, it is not. It's a supernatural life. You know how many of you believe that Jesus did not give us a natural life, but a supernatural life. Und übernatürliches Leben gibt. Your life is already signs and wonders. Dein Leben ist schon ein Zeichen, ein Wunder. That Jesus, the whole God is living in your body. Jesus Christus, ein ganzer Gott in dir lebt. You see, you carry him everywhere. You are already signs and wonders. Du bist schon ein Zeichen, du bist ein But how do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? Do you know who you are? Weißt du, wer du bist? That is what you are told. That you have to allow the Lord to reveal to you. Da musst du zulassen, dass der Heilige Geist dir God that lives in you. Dir zeigt, wer in dir lebt. The power that dwells in you. Die Kraft, die in dir wohnt. That raised up Jesus from diese the dead. Diese gleiche Kraft, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Diese gleiche Kraft wohnt in dir. Stop looking for all this miracle. Hör auf, nach diesen fake Wundern zu suchen. All this fake. Diese falschen Wunder. That is so, my God. Magician, everything. Zauberer über Zauberer. He said, if it were possible, they shall deceive this elect, the very elect. Wenn es möglich ist, werden sie sogar die Auserwählten verführen. The elect are those that come to Christ. Die Auserwählten sind die, die dich für Christus if you are, if you come to Christ, you are the elect. Wenn du zu Christus kommst, bist du auserwählt. The elect is not God just saying, come, let me take your hand. No, the elect is you. If you accept Jesus as your Lord and your Savior. Die Auserwählten sind die, die schon von vornherein Kinder Gottes von Gott als Kinder Gottes genannt werden, sondern die, die zu Gott kommen und sagen, Jesus, er kommt unto mir, all you da leben. Er hat gesagt, komm, Jesus, if you come. Wenn du kommst, bist du Gott zu den Auserwählten. Praise the Lord. Hallelujah. Behold, I have told you before. Wherefore, verse 26 now. Wherefore, if this shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber. Believe it not. My God. Some people go to mountains to Leute gehen auf Berge. They go to different places. An verschiedene Orte. And Jesus said, you know what he said? Is it in John 5? He said, the time is coming where no man will now worship me in Jerusalem or anywhere, but in spirit and in truth. Jesus, es kommt eine Zeit, da wird keiner mehr auf einen Berg gehen oder in eine bestimmte Richtung beten, sondern alle werden mich, die wahren Anbeter werden mich in Geist und in Wahrheit anbeten. You don't need to go to those places. Du brauchst nicht mehr in anywhere gehen, you are. Egal, wo du bist. You worship God in da truth. Betest du Gott an, in Wahrheit und in Geist. In spirit, what is the spirit? Was the word that I speak unto you, they are spirit. Die Worte, die believe in the word of God, that is the spirit. Sind Leben und Geist, das ist der Geist. That anything you no longer see yourself, you see the spirit, you see the word. Geist, du siehst Gottes Wort. The truth, he said, I am the way, the truth and the life. Er hat gesagt, it's all about Jesus. Die Wahrheit und das Leben, dieser Vers, geht um Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he's no longer going to Jerusalem, it's not places. It's not Christ, that is all. There's a new Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For as the lightning cometh out of it, we have read it. Praise the Lord. Then let us quickly go to that same chapter, verse 30 of it. 30. So that let us close. And then shall appear the signs of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the cloud of heaven with power and with great glory. You see, that everybody will see it. Not in secret. Yeah, it's only those people in internet that saw it. Others did not see it. Verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Now, learn a parable. He said, heaven. You see, he called the earth heaven. You see, okay, let us leave them. Now, learn of a parable of a fig tree. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So we close now. And please, if you have any question, you can ask them. Praise the Lord. Hallelujah. He said two will be on the bed, one will be taken away, the other one will be dead. two will pass.